Podcast Versuchslabor. Da müssen wir mal gleich retweeten, wa? Oh, der Ed Lava Podcast ist live. Das weiß ich nicht, ob das der Ed Lava Podcast ist. Cool. Lava Podcast live, ja. Schön. Was anders wird das bei euch doch heute auch nicht. Ja, aber ob das jetzt da unter täuscht dich nicht. Lava-Podcast selbst. Wenn ich nichts mehr verstehe, bin ich weg. Ja, keine das ist Sorge. Ja, keine das ist Sorge. Ja dann, wenn Besoffene sich unterhalten, die verstehen ja. sich gut, ne? Und wenn ja. dabei steht, ist schlecht. Warte, ich hole mir gerade noch einen Schnaps, dann kann ich mitmachen. Ja. Oh, Schnaps, auch eine schöne Idee. Schnaps hätte ich auch noch da. Ja, dann eröffne ich mal die Runde hier. Warte, Moment. Sind wir noch gar nicht so weit, Mensch. Ich habe genug davon. Hast du denn schon aufgenommen? Oh, der Bobs und Bob nimmt schon auf. Ich fasse es nicht. Der ja, Bob natürlich. Nimmt schon auf. Klar. Jetzt hat ja nichts. Mittendrin statt nur dabei. Okay, ja, dann nehme ich auch mal auf. Top. Top, das Bier knallt, oder wie war das? Ja, 15 nach. Prost! Ja, jo, Prost, Prost zusammen. Prost. Oh, ich habe einen Rohrkrepierer. Das ja, ist, wenn das Bier zu kalt ist und dann ploppt das nicht. Nee, dann ploppt das nicht. Ja, das hab ich sogar von Flensburger hier erzählt bekommen. Hast du einen Flensburger extra gekauft heute? Natürlich, eine ganze Kiste, du. Ja. Ja. Aber ich habe nur vier Stück fürchtig in den Kühlschrank gestellt. Ich denke mal, wenn ich die vier Indus habe, sind wir fertig. Ja. Oder ich bin fertig. Ja, oder das wollte ich gerade sagen. Ja, ich habe auch so ein Plöppbier, aber da gibt tatsächlich ein Münchener Hell, gibt es auch in so einem Löschzwerg hier, in so einem 033er. Ja, du Hackabschor gibt es aber auch im Plopp. Ja, genau, das habe ich hier. Hackabschor, München Hell und das Augustiner ist dann für später, ne? Für schön. Ja, genau. Ich habe das Krombacher Radler. Ah. Um den Podcast okay. schön zu trinken, oder was? Nee. Ja, das ist ja die erste Frage mal, ne? Generell, wie schaut's denn aus bei euch? Genusstrinker oder Wirkungstrinker? Also beides. Ich bin mittlerweile Genusstrinker, aber heute Abend mache ich mal eine Ausnahme. Erst der Genuss und dann die Wirkung. Ja, ich bin also der Meinung, dass du nach dem dritten Bier nicht mehr trinkst, weil es schmeckt. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, da ist nur noch Reflex. Ja, und dem versuche ich in meinem, also normalerweise auszuweichen. Ja. Weil das bringt nichts. Vor allen Dingen bin ich mittlerweile in dem Alter, wo es auch der nächste Tag nicht mehr gut ist, weißt du? Also da früher ging das alles problemlos, da bist du den nächsten Tag aufgestanden, arbeiten gegangen, alles super. Aber mittlerweile... Morgens geht's ja noch, aber mittags. Uiuiui. Ja, das stimmt. Das geht mir ähnlich. Ich mein, kennst du auch, ne? Ja, vor allem, das ist ja, wenn du jetzt mit der Musik unterwegs bist, da ist das ja irgendwie Standard. Hey, ne? Gegörbst du dir nicht, ja? Ich hab nicht gegörbst. Ja, komm. Auf jeden Fall war es früher einfacher, nach so einem Musikabend aufzustehen, ja. als das heute ja. ist. Das muss ich schon ehrlich sagen. Also, diese ganze Sex, Drug and Rock'n'Roll Geschichte, das läuft nicht mehr so. Nee. Ja, da bist du draußen. Da bist du ratzfatz draußen. Ja. Wieso schreibt der Olli jetzt mit dem Mal Rülps? Ja, schreibt der Rülps, ich glaube, okay. der hört uns. Ja. Ja, sauber. Schön. Ja, toll. Jetzt müssen wir uns bloß noch überlegen, was wir für ein Motto machen heute. Ja, vor allen Dingen müssen wir uns mal überlegen, aber das können wir ja noch später uns überlegen, wo wir das Ganze dann nachher veröffentlichen. Ob wir das dann, ja. Keine Ahnung. Ja, Motto. Oh. Welches Motto willst du denn? Motto ist, Motto ist doch Bier trinken. Das ist doch das beste Motto. Bier trinken ever. Und mal gucken, was passiert, oder? Letztendlich. Ja, genau. Ich ja. meine, ist halt eine schöne Sache. Wenn man so weit auseinander wohnt, da kann man sich ja wenigstens hier mal auf ein Bier treffen. Das ist ja sonst, sonst eher schwierig, ne? Du hattest in einem Podcast gesagt, dass du auch in Bielefeld Musik gemacht hast. Ja. Und ist das schon länger her, oder? Das ist schon länger her, ja. In Bielefeld, da war damals das Irish Pub. In Bielefeld war in den ehemaligen Ratskellerstuben irgendwo unterm Rathaus geht's da runter. Da ist so ein relativ großes Gewölbe gewesen, ja. Da war ich schon. In Paderborn war ich auch schon. Also die Gegend Lemgo kenne ich eigentlich recht gut. Ich habe eine Zeit lang mal in Höxter gewohnt. Das müsstest du auch kennen, Bob, oder? Ja, klar. Gewohnt ja, genau. Sogar. Ja. Ja, ich habe auch in Kassel mal studiert eine Zeit lang. Also ich bin da schon einiges rumgekommen. In Göttingen war ich auch mal eine Zeit lang. Ganze Zeit in unserer Gegend hier oben. Ja, aber da kannte ich dich ja nicht. Sonst hätte ich dich ja besucht. Aber... Ja, aber mit eurer jetzigen Band seid ihr nicht nach Bielefeld gefahren? Nee, da war ich nur mit einem Bassisten zusammen im Duo und wir hatten so ein, jetzt kommt das böse Wort, Bob, halt dich fest, wir hatten so einen Drumcomputer dabei. Ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen, das ist nun mal so, ne? Aber was das war das? Ganz gut. Ja. Was ist das für ein Computer? Ein Drumcomputer, so ein Schlagzeugcomputer. Ach so, so ein Schlagzeug, okay. Genau, das ist der, auch, ja. Der haut da so vor sich hin. Na gut, ich sag mal, die Band, wo Bob mitspielt, die können sich da nicht leisten, deswegen haben die den Bob. Also ich will mal so sagen, heute kannst du mit jedem günstigen PC, ne, kannst du heute eigentlich recht gut Drums imitieren. Okay. Also jetzt ohne groß was zu investieren auf jeden Fall. Aber das, was Klaus meint, das sind ja diese kleinen Kästen, die man früher hatte oder meinetwegen auch mit einem Standardeinschub. Nur die haben richtig Geld gekostet und konnten im Grunde genommen nichts. Die haben sich auch kacke angehört. Aber heute Waren die richtig teuer und B war das ein unheimlicher Aufwand, die zu programmieren, bis du die mal so weit hattest, dass die einigermaßen klingen, ne? Ja, das war so ein Boss DR5, glaube ich, war das. Den habe ich noch irgendwo rumfliegen sogar. Ja. Ja, aber heute kannst du halt mit jeder Software da irgendwie, was weiß ich, Freeware oder irgendwie was. Ja. Die sind wesentlich besser schon und das geht also. Darum geht es nicht ums Geld dabei. Ja. Und in der Zeit habe ich halt da in Göttingen erst gewohnt und dann da so außenrum, dann Paderborn, in Höxter waren wir im Felsenkeller, das war damals so eine Innenkneipe. Ja, Felsenkeller, den kenne ich auch. Ja, genau, da waren wir auch so einmal im Monat festgebucht. Da haben sie Metal-Musik gespielt, irgendwie an bestimmten Abenden war da immer gut. Ja, da war immer, da hat man gar nicht gedacht, dass in diesem kleinen Dorf so viel los sein kann. Ja, wenn wir da hochgingen, das ging immer noch, ne? Aber wenn wir da wieder runterkamen von da oben, den kleinen Weg da runter, und dann waren wir ja schlau, wir wollten denn ja rechts abkürzen, da die Böschung runter, ne? Ja, und dann gefährlich. Haben wir manche Mal unten auf der Straße gelegen. Voll gut. Ja, das waren noch Zeiten. Felsenkeller. Guck, dann haben wir ja schon Gemeinsamkeiten. Das ist auch hingefahren. Ja. Was weiß ich von Lemgo? Von Lemgo weiß ich, dass ihr, was habt ihr da? Eine Bibelschule habt ihr sogar in Lemgo, ne? Ja. Bibelschule? Ja. Jetzt wird der Kai hellhörig. Ja, deswegen wollte ich das mal reinwerfen hier. Ja, das, da können wir ja mal den Uwe hinschicken. Ja, so. Da wirst du richtig schlau gemacht, wie das alles geht, ne? Ja, aber Uwe ist doch jetzt erst ein paar Wochen raus. Meinst du, dass der jetzt schon alles wieder vergessen hat? Da musst du direkt anfangen, weißt du? Das kannst du einfach nicht schleifen lassen. Da musst du direkt hinter sein, sonst wird das nichts mehr mit dem Uwe. Ich glaube, der war ja evangelisch, ne? Weiß ich nicht, gar nicht. Und ich meine, da kann er natürlich nicht mehr hin. Also ich werde da jetzt da hier bei unserem Erzbischof. Zu den Katholiken, genau. Ja, ich meine, ich habe ja da auch mal eine führende Position gehabt. Ich habe ja immer den Opferkorb geführt. als Messdiener und ja, ich werde mal beim Erzbischof da ja, ein gutes Wort für ihn einlegen. Ja. Aber so, die Glocken haben aufgehört zu läuten mittlerweile, ne? Oder läuten die immer noch? Ja, die können immer noch mal gestartet werden, so ist nett. Ja, okay. Hat er denn so viel bezahlt oder wieso war der so beliebt in der Kirche? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was da los war. Ich finde das nicht schlimm, dass er aus der Kirche ausgetreten ist. Na, ja, finde ich auch nicht schlimm. Das war halt eben, ja. Weil er, ja. Na, wir waren ja gemeinsam essen und ja, da hat er das erzählt und da habe ich dann natürlich gesagt, was? Das kannst du doch nicht machen. Ja, und dann na, sagte ich, wir wollten ja eh was aufnehmen, noch was Kleines, wenn wir uns schon mal, das war ja praktisch, nee, das war das zweite Mal, wo wir uns eigentlich so richtig getroffen haben. Wir waren zwar einmal, war hier beim Ralf zu Hause, da hatten wir hier vom Potzeller so ein Hörertreffen gehabt, also vom Uwe, der Ralf und ich praktisch. Und hier sind wir halt eben essen gegangen und ja, da sagt ich dann, können wir mal was aufnehmen. Wenn man so sich live gegenüber sitzt, ist das sowieso nochmal was anderes, wie wenn man jetzt hier in der Pott-WG oder so was macht, ne? Jo, und dann haben wir uns dann nach dem Essen ins Auto gesetzt und dann, ja, haben wir während dem Essen schon so ein bisschen was zurechtgefriemelt, wie wir das machen könnten. War halt eben passend. Er ist aus der Kirche ausgetreten, ich war ja Messdiener und so. Dachte ich, da kriegen wir schon was hin. Ja, ich lese gerade hier, der Hatti, der wohnt 15 Kilometer von Göttingen weg. Mhm. Also ich bin die Tage ganz da in der Nähe. Also ja. Vielleicht können wir uns tatsächlich, oder musst du arbeiten, musst tagsüber wahrscheinlich auch mal lochen, dann passt das wahrscheinlich gar nicht irgendwie. Musst nur sagen, wo du bist, dann können wir uns vielleicht treffen. Also, ich bin in Alfeld. Ah, das ist viel zu weit noch. Moment, Duderstadt habe ich auch draufstehen. Dann habe ich Eschwege, habe ich einen Termin und Bad, irgendwas mit Bad und dann Bad Sora oder Bad? Bad Soden-Allendorf. Bad Salzufen. Bad Soden, genau, Bad Soden auch noch. Das ist in deiner Gegend auch, ne? Das Einzige, was näher ist, das wäre Duderstadt. Das wäre so durchaus. Ja, da habe ich heute versucht anzurufen, mehrere Male. Ich habe den nicht erreicht. Den hätte ich eigentlich mit auf dem Plan, wenn ich in der Ecke unterwegs bin. Aber gut, da müsste ich. Ja, gut, alles andere fährst du mir vorbei. Also ich wohne in Nörden-Hardenberg. Das ist A7, eine Autobahn davor. Also der Klaus wird das kennen. Du wohnst wo? In Nörden-Hardenberg? Da kommt ja das tolle Bier weg, ne? Ja, wenn man's mag. Naja, wenn wir doch heute über Bier sprechen wollen. Ja, wir also, sprechen ja nur über Flensburg oder über das. Der Schnaps ist besser. Ja, was gibt's denn da? Hardenberger Korn. Doppelkorn, wä? Nee, da gibt's eine Menge andere Sachen. Aber du fährst ja abends dann nach Hause wahrscheinlich, Jörg, ne? Nee. Ich muss eine Nacht irgendwo da bleiben, weil auf dem Hinweg habe ich halt, ja, ich hatte eigentlich geplant, in Lüchte einzumachen, dann muss ich, eigentlich wollte ich dann nach Duderstadt, aber wenn das nicht klappt, dann plane ich eigentlich Bad Soda, oder ich komme jetzt auf. Ja, das ist zu weit, also wenn du in Duderstadt bleibst oder so, da kann man sich so auf halbem Wege treffen, weil Duderstadt in Göttingen-Nörden, das ist nicht ganz so weit, das würde sogar gehen. Einbeck, Bad Soden und dann habe ich hier noch Bad Oberdünzelbach. Das kenne ich nicht. Duderstadt. Kenne ich nicht. Bad Münder. Bad Münder ist hinterher erst auf dem Rückweg. Ja, ja. Das ist dann schon wieder meine Richtung. Und da Salzhemmersdorf. Salzhemmersdorf ist das auch noch in deiner oder Salzhemmersdorf? Nee, also das Einzige, ja, das Einzige ist wirklich Duderstadt. Eschwege und Bad Soden-Allendorf ist ein bisschen weiter. Also das Einzige ist wirklich Duderstadt, weil das ist wirklich super. Ja, für mich ist das alles so eine Gegend jetzt, ne? Von ja gut, du kommst ja da. Für mich auch. Du und für die Hörer vielleicht auch. Ach du, ja, ja, du kommst für euch und für die Hörer ist jetzt lang. Kommst du aus dem Saarland? Bitte? Hallo? Jetzt ist aber gut hier. Noch einer. Außer Provinz. Sag einfach außer Provinz. Und ich bin aus Rheinland-Pfalz. So. Jetzt Pfälzer. Ja. Vom Saarland her geblickt sind wir alle Pfälzer, ja, aber aus Rheinland-Pfalz rausgeblickt sind wir nicht Pfälzer. Also ich mal zumindest nicht. Naja, aber ist ja egal, interessiert auch keinen. Dann bist du Rheinländer. Nein. Rheinländer doch nicht. Hunsrücker. kennt ihr den Film Heimat? Das lief öfter mal im Dritten, das ist im Hunsrück gedreht worden. Ne, ja, gibt's auch, glaube ich, einen Kinofilm. Ist der jugendfrei? Ist kein Heimatfilm, genau, ja. Das hat jetzt mit Schwedingen in Oberbayern nichts zu tun. Nein. Ach ja. Warte, ich fand die, mal, ich fand die früher mal, raus. Früher fand ich mal ganz witzig, diese Filme. Ja. Aber jetzt habe ich die Tage, habe ich mal irgendwie mal sowas gesucht da und auf YouTube. Kennt ihr Edgar Reitz? Edgar was? Edgar Reitz, das ist ein deutscher Autor und Filmregisseur, der hat das, die Filmtrilogie praktisch geschrieben oder so. Welche? Ja, von Heimat heißt der Film oder die Trilogie. Ich poste es mal hier in den Chat. Ach, wir haben ja einen Chat, genau. Genau, ja, hallo Chat. Ja, der ist aus Moorbach, also das ist nicht weit von mir. Da ist er her und dort in der Nähe spielt er irgendwo, diese Trilogie im Hunsrück, genau. Das kennt man aber auch bestimmt nur, wenn man Einheimischer ist. Da habe ich noch nie was von gehört. Nee, das ist eigentlich bekannt. Das ist aber, so. Aber nicht so bekannt wie Schwarzwaldklinik. Nee, das ist keine Serie aus dem ZDF oder so, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das irgendwo im Kino mal lief oder so, oder also ich weiß mal, wann ist denn das gedreht worden? Das ist, Produktion war 81 bis 2012, also da kam letztens noch ein Teil raus und also 81 kamen die Geschichten aus den Hunsrückdörfern, dann 84 kam Heimat, dann 92 kam die zweite Heimat, Chronik einer Jugend, dann Heimat 3, Chronik einer Zeitenwende und dann der Epilog, der kam dann 2006. Und es gibt's wohl auf DVD oder was, keine Ahnung. Also und die haben da das ganze Dorf umgekrempelt und das spielte ja, glaube ich, im Jahr 1840 oder so, also im 19. Jahrhundert. Die haben das Dorf komplett umgekrempelt und so gebaut gehabt, dass sie dann halt eben dort gedreht haben. Und hier stand auch irgendwas von wegen der Loreleifelsen und so, das kennt ihr ja auch, das ist ja auch nicht so weit weg von uns jetzt. Da sind so Drehorte gewesen oder die Fuchsbauvilla in München-Schwabing und Gründer-Rode-Haus in Oberwesen und so weiter. Ja. Und der Ort, der fiktive Ort, der hieß Schabach. Und der Stream funktioniert nicht, schreibt er gerade. Oder Stream-Adresse funktioniert nicht. Echt? Wer schreibt das? Die Stream-Adresse, die du auf deinem Landfunker hast, die habe ich gerade meinem VLC-Player eingegeben und da kommt dann bloß Fehlermeldung. Okay. Ja, keine Ahnung, das ist die aber, über die wir streamen, ja. Gucke gerade, ob ich was höre. Nee, funktioniert. Ich hatte eben mal das WLAN hier umgeschaltet. Das kann sein. Probier's mal nochmal bitte. Ja, das ist so, ja. Ja, im Browser funktioniert es ja, beim VLC-Player funktioniert es ja nicht. Keine Ahnung. So ist das manchmal. Ich habe gerade gesehen, deine Heimat, die gibt's bei Amazon Prime. Dann kann man sich das ja mal angucken. Ja, genau, da gibt's, glaube ich, einen Teil oder so, oder? Gibt's da sogar mehrere, weiß ich. Ich habe jetzt, ja, also irgendwie, einen habe ich gefunden. Ja, und die sprechen halt eben in diesem Film auch unser Dialekt, ne? Also da müsste halt eben auch, oder beziehungsweise der Dialekt, der da am Hunsrück gesprochen wird, das ist ja nochmal ein anderer wie bei uns. Wie nennt man den? Heißt der Hunsrückerisch? Hunsrückerisch, ja, genau. Cool. Oder Hunsrücker Dialekt. Ja. Kommst du über einen Schwanz, kommst du über einen Hunsrück? Tja. Ja, da geht's um, in dem Ding geht's halt eben um die Zeit, wo sind ja viele ausgewandert nach Amerika und so, ja. Wieso denn das nur? Tja, war halt eben damals so. wie jetzt viele auswandern von Syrien nach Europa, sind damals die Europäer nach Amerika ausgewandert. In das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ja. Das stimmt. Das war halt eben so. Unbegrenzte Möglichkeiten, genau, das stimmt. Ja, vor allen Dingen, da hast du ja Farmland bekommen und so, wie das war. Ich meine, wisst ihr ja alle, wie das ist. So, ja. Hier. Titanic und sowas. Hättest du das gemacht? Wärst du abgehauen früher? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kann. Ich glaube, das können wir so gar nicht beurteilen, wie das damals war oder so. Weiß ich nicht. Ob ich, also im Moment würde ich nicht abhauen wollen. Hat aber auch andere Gründe, warum das bei mir vielleicht auch nicht geht. Also innerhalb von Deutschland kein Problem, aber jetzt dazu sagen, was weiß ich, ich wandere jetzt aus nach Australien oder so, dann ja, bin da ein bisschen von unserem medizinischen Kram abhängig. Ja, und bei mir ist es so, also wenn man jetzt erstmal selbstständig ist, sich eine Existenz aufgebaut hat, Freunde sind die eine Sache, aber Existenz und Eigenheim und dann. Ja, aber da geht's ja halt eben um die Existenz, sag ich mal. Du hast ja jetzt eine aufgebaut, ich habe meine aufgebaut, jeder, genau, der hier zuhört, hat sich vielleicht eine aufgebaut, weiß ich nicht. Aber damals war da ja halt eben nichts oder was, keine Ahnung. Die haben halt eben hier keine Zukunft gesehen, deswegen sind sie weg. Jo. Und wenn das so ist und man kann das und ja. Man muss es ja einmal können, finanziell weg und auch einmal so von, ja, dass du deine Familie verlässt, ja, aber mit viele der du groß geworden bist oder viele, so. Viele kommen doch auch wieder zurück. Ich meine, gibt's ja genug Fernsehserien, was weiß ich. Ja, heute, ja. Fangen an, Brötchen zu backen auf Mallorca. Ich weiß nicht, was sie für Vorstellungen haben oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich meine, ja, ist so. Ich meine, Handwerker, ja. Handwerker, so wie ich oder wie Jörg, ja, die werden mit Sicherheit gesucht. Gut, klar, in warme Länder braucht Jörg nicht unbedingt hingehen, das wird ein bisschen schwierig für ihn, da hat er dann wahrscheinlich nur die Badezimmer. Nee, sanitär machen wir ja auch. Und ja, ja, ich wollte gerade sagen, Badezimmer dann schon eher, aber ich meine, ich kenne ja nur Heizung nicht. Ich kenne nur deinen Job, aber ich weiß nicht, hast du mehr mit Heizung oder mehr mit sanitär? Also im Moment wieder mehr mit Heizung. Na ja, gut, ist klar. In den warmen Ländern, da sind die Leute ja auch dementsprechend verschwitzter. Ja, eben. Öfter duschen. Na, ich weiß es nicht, aber ich denke, Arbeit hätte ich überall ein bisschen. Man ja, könnte klar. Dann, man muss halt eben sehen, da macht man halt Klima mit, ne? So, aber ich sehe das genauso, ich sehe das genauso wie Kai. Also ich meine, ich bin Gott sei Dank gesund. Ich weiß nicht, ob Kai jetzt krank ist, weil er sagt medizinisch, aber also ich. Naja, ich muss halt eben dauerhaft Medikamente einnehmen, die ich, was weiß ich, in Australien oder in, sagen wir mal, in Afrika nicht bekommen würde, beziehungsweise nicht, sage ich mal, so bekommen würde, wie ich sie hier bekomme, mit einer Zuzahlung, weil ich krankenversichert bin. Wenn du nach Amerika, sage ich mal, ausreist, bist du halt eben nicht krankenversichert und dann das alles finanziell selbst zu tragen, wäre ein bisschen schwer. Ja, aber ich vertraue auch lieber oder der deutschen Medizin als vielleicht irgendein anderem Land. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich hier groß geworden bin. Ja, ich denke mal, wenn du jetzt, was weiß ich, nach Amerika, Australien oder so, ich denke mal, die sind ja von der Medizintechnik her, gibt, ja, weiß ich nicht, ist da nichts schlechter oder nichts besser, oder? Ja. Das nicht, aber Beispiel, meine Eltern, die fahren jedes Jahr nach Sylt in Urlaub und so. Mhm. Und jetzt, wo sie Rentner sind, dann machen sie auch mal diese Bustouren. Letztes Jahr sind sie nach Rimini gefahren, mein Vater ist Herzinfarktpatient. Ich sag, wenn du einen Infarkt kriegst in Rimini, ich sag, also sorry, ich weiß nicht, wie die medizinische Versorgung in Rimini ist. Tja, ja, weiß ich halt eben auch nicht. Ja, da muss man sich vorher schlau machen, bevor man dahin reist, finde ich. Ja, aber ich meine, ich hab auch schon so Dummheiten gemacht. Ich bin mit starken Zahnschmerzen auf die Malediven geflogen und habe dort Aspirin reingeworfen ohne Ende. Ich habe dort was gegessen, was gekaut und zack, hatte ich Zahnschmerzen. Und ja, also ich meine, da möchte ich jetzt auch nicht zum Zahnarzt gehen müssen. Aber man war jung und ja. Hat's all in? Nee, all in gab's damals dort noch nicht. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Aspirin all in? Dann hättest du dich doch wegschießen können jeden Tag. Ja, wir haben uns dort jeden Tag weggeschossen. Ich meine, ich höre dir mal hier den Podcast von Hatti und Micha an. Da habe ich das ja ein bisschen erklärt, wie das war. Aber da bin ich halt eben hin. Ich bin in Frankfurt in den Flieger eingestiegen mit Zahnschmerzen. Und ich weiß nicht, wie das dort ist mit zahnmedizinischer Versorgung. Weil das sind ja alles kleine Inseln. Da musst du ja dann mit dem Boot von der Insel, denke ich mal, für einen Zahnarzt dann zur Hauptstadt, das ja dann eine größere Insel ist. Also die Inseln sind alle so groß wie, weiß ich nicht, Fußballfelder. 2, 3, 4 Fußballfelder aneinander oder so. Mehr ist das nicht. Und tja. Ja gut, aber da bist du nur im Urlaub, ne? Die Frage ist ja wirklich, alles zusammenzupacken und zu sagen, so, das war es, ne? Ja, und aber da bist du, ja, aber ja, natürlich bist du da nur im Urlaub, aber ich meine, wenn du halt eben dort einen Zahn gezogen kriegst, ich weiß nicht, ob die das so machen wie bei uns in Deutschland, oder? Weiß ich nicht. Wo ist der große Unterschied? Naja, in Deutschland bekommst du vielleicht mal noch eine Narkose oder zumindest mal örtliche Narkose oder so. Ich meine, ein Vergnügen ist es, denke ich mal, überall nicht. Ja, aber also ich hätte gedacht, so als Selbstständiger müsste doch der Weg zum Auswandern einfacher sein, weil du kannst ja wenigstens irgendwas, du bist ja nicht abhängig von irgendeiner Firma, die dich anstellt, ne? Ja, doch, klar, erstmal schon. Ja. Ich meine, man hat sich ja hier eine Existenz aufgebaut und hat einen Kundenstamm. Wenn ich jetzt wegziehe, dann habe ich keine Kunden mehr. Das heißt, ja, aber du hast ja auch eigentlich, du hast ja auch eigentlich keinen Grund wegzuziehen, weil du ja den Kundenstamm hast. Dir geht's ja praktisch gut so vom. Ja, das ist noch das andere. Aber selbst wenn ich jetzt wollte, da ich einfach bloß im Land und Leute wegen. Ach so, ja. Ja, dann hätte ich schon, dann würde ich bei null anfangen, klar. Wenn du nach Australien gehst, dann musst du ja auch, glaube ich, erstmal richtig Geld mitbringen. Da kannst du nicht einfach sagen, hallo, da bin ich. Du musst, glaube ich, richtig Geld mitbringen nach Australien. Ja, in Amerika kannst du auch nicht einfach so gehen. Ich habe eine Green Card. Da brauchst du eine Green Card, ja. Boah, da musst du gar nicht mach nur. Da musst du gar nicht bis Australien. Ich glaube, Norwegen reicht schon. Da musst du auch schon mitbringen, dass du da überhaupt erst. Und du musst die Sprache, können. So. Ne? Mhm. Sonst hast du gar keine Chance. Ach, wir bleiben in Deutschland. Wir haben Handwerker und das ist alles gut. Wir haben einen, der Musik machen kann, Klaus. Ja, ich fahre schon ein bisschen weiter weg. In Urlaub oder willst du auswandern? Nee, musiktechnisch war ich halt schon mal. Mhm. Ja gut, das ist ja nun auch eine Musik, sage ich mal. Das ist ja nun covermäßig ganz großes Kino. Ich meine, ich habe euch jetzt ja schon mal YouTube gesehen. Ich muss sagen, ja, ihr könnt da schon was, aber aber ich meine, ihr seid ja jetzt nicht die Einzigen, die jetzt irgendwie einen auf Blues Brothers oder so machen, aber gut, dann scheint ihr auch richtig gut zu sein, wenn du sagst, ihr fahrt schon weiter weg, weil ihr werdet ja auch gebucht, nehme ich an. Ja, das schon, aber das war nicht mit dieser Blues Brothers Geschichte, sondern das ist schon länger her. Das war mit einem Trump Computer. Nee, das war mit einem Country Sänger aus England, der hat so eine Tour gemacht quer durch Europa und halt auch mal kurz über einen Teich da nach Nashville da, ne, wo Country halt gespielt wird. Ja, und da war ja nur Begleitmusiker, aber trotzdem. Aber da bleiben hätte ich auch nicht gewollt. Also wirklich, ich war damals sogar ungebunden, also ohne Frau, ohne Kinder und alles, aber ich weiß nicht. Nee. War das so wie in dem Blues Brothers Film mit diesem Gitter davor, wo sie euch die Flaschen entgegengezogen haben? Meinst Bob's Country Bunker? Nee. Ja, ja. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Ja, aber es ist ja auch wenn du Bob jetzt da hier ausreisen würdest, du würdest ja, du hast ja einen Meisterbrief. Ja. Der wäre ja auch, sag ich mal, in anderen Ländern vielleicht gar nicht gültig. Aber gern gesehen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das mag sein, ja, aber gültig wäre er nicht, weil zum Beispiel der bekannteste Auswanderer ever ist ja hier von Hamburg, der, wie hieß er nochmal? So bekannt ist er, dass ich den Namen nicht weiß. Der Milchreisonkel hier, Ronny. Hier, nee, ja, genau. Und der hat ja, glaube ich, auch was mit hier, Klimaanlagen oder sowas gemacht, ne? Und der ist dort auch ganz unten angefangen. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, klar ist es in Ordnung. Ja, wenn du es kannst, spielt das keine Rolle. Dann nee, genau. Und ich sag mal, in Amerika ist sowieso, die legen da nicht so viel Wert auf Papier wie bei uns in Deutschland. Du musst ja in Deutschland für jeden Shit, den du mal irgendwann gemacht hast, ob das ein Word-Kurs war oder so, musst du ja ein Papier vorlegen können, damit du das überhaupt bedienen darfst. Und in Amerika ist das schon mehr so, hier, zeig mal, was du kannst, weißt du? Ja, also die sicherheitsrelevanten Sachen finde ich schon wichtig. Gerade bei uns jetzt mit dem Gas, ne? Also da musst du schon den Installateurmeister haben und einen Gewerbeschein. Sonst kriegst du keine Konzession von den Stadtwerken, also vom Gasversorger, um an den Leitungen rumzuschrauben. Und das ist ja eigentlich auch richtig so, ne? Da, glaubst du, in Amerika kennen die TRGI? Ich glaube nicht, aber da wird es bestimmt sowas Ähnliches geben. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Man hört jetzt nicht, dass da exorbitant hohe Unfälle mit Gasleitungen oder Behältern oder irgendwas passiert. Nein. Da muss irgendwas da sein. Denn wenn da jeder dran rumschrauben würde, denn wann passieren denn bei uns diese Gasunfälle? Das ist immer wenn sie dran rumschrauben. Genau. Und das ist eben das. Und wenn du jetzt sagst, okay, hier kann jetzt jeder tun und lassen, was er will, legt mal los. Dann wird keine Gasleitung mehr abgedrückt. Werd mal wirklich mit und wenn du was riechst, rufst du nochmal an oder so ungefähr. Da haben wir Spaß hier. Ja, eben. Deswegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch in Amerika, da muss es sowas geben. Und das ist gut so. Beim Word ist das jetzt was anderes, finde ich. Da passiert erstmal nichts, ne? Ja, war jetzt ein dummes Beispiel. Ja, okay. Ja, was weiß ich auch immer, ne? Und wenn du jetzt beispielsweise Kaufmann im Einzelhandel oder bist du Kaufmann im Einzelhandel, okay, hast du Schuhe verkauft und jetzt fängst du an und verkaufst Brötchen. Ja, aber in Amerika brauchst du einen Waffenschein, da haben sie alle eine Knarre hinterm Tresen. Da brauchst du keinen Waffenschein. Ja, oder du brauchst eine Knarre. Ja. Deswegen ballern sie sich doch alle über den Haufen. Naja. Ist bei uns ja nicht anders, trotz Waffenschein und Gesetze und so weiter. Ja, aber die Elke schreibt gerade hier im Chat, dass der Tipp von mir mit Heimat, das ist wirklich eine Empfehlung, schreibt sie. Das muss man sehen, ein Stück Kulturgut. Ja. Okay. Ich werde berichten. Ja, schaust dir mal an. Bananen-Tasse Tee. Amazon, hast du gesagt. Ja, da gibt's ich rauch sie auch nicht. Ja, das solltest du nicht tun. Ja. So, mein erstes Bier ist alle. Ich werde mir mal Nachschub holen gehen, oder? Mein zweites ist gleich alle. Was ist denn los mit dir? Ja, ich rede halt eben so viel. Du bist ja nur still die ganze Zeit beim Podcasten. Ja, aber wenn du redest, kannst du auch kaum trinken. Wie machst du das denn? Naja, ab und zu habt ihr ja auch mal was gesagt. Ich habe gar nicht so viel Bier hier, sehe ich gerade. Ich habe nur Schnaps hier. Oh. Und die Weiber sind da. Ich muss heute, wie heißt diese? Asti musste ich kaufen. Ich habe verstanden, Weihwasser hat er auch noch da. Was? Asti Spumante? Nee, Asti Imperator oder so heißt das. Noch schlimmer. Asti Spumante, Asti Cinzano gab es noch. Nee, Imperator oder irgend sowas. Imperator, das ist, was ist das? Das kenne ich nicht. Asti Imperator? High-End-Klasse dann, oder? Ich google mal, ich weiß es nicht. unsere Frauen hier, die trinken im Moment immer dieses Hugo, kennt ihr das? Hugo. Ja, Hugo, das ist aber auch sehr lecker. Nee, das ist nicht lecker. Doch, das kann man ruhig trinken hier. Ja, aber nee, nur, wenn es warm ist. Ja, im Sommer halt eben. Also im Winter trinkt man ja doch eher Glühwein oder sowas. Ne? Punsch. Kinderpunsch. Wie hat der Gerhard Polt gesagt, nicht, dass ihr nicht vertragen, die morgen nicht, der Sekt. Ja. Hast einen schönen Dialekt drauf, auf jeden Fall. Ja, so spricht der halt eben oder so ähnlich. So, wie heißt der Imperator? Also ich kenne hier nur Asti Cinzano. Also Imperatore, also Imperator und dann noch ein E hinten dran. Ja, das gibt's aber hier nicht. Bin auf der Cinzano.de Seite. Da gibt's Asti, Hugo, Nino und Luca. Ui. Das ist aber nichts, weil es in einem Kasten gibt mit 0,5, oder? Nee. Hugo Ninaloco, Weinaperitif. Gibt's Bianco, Rosso, Extra 3, Limetto. Ach, ich sehe gerade, das ist eine Hausmarke von Edeka. Ah, nachgemachter Kram. Ich poste es mal in Chat. Naja, Hauptsache es schmeckt. So, ich gehe mir mal ein Bier holen, das schmeckt nämlich auch sehr, sehr gut. Hier, Flensburger. Das Flensburger. Ich muss ja erstmal nach der Kleinen gucken. Die ist gerade, wie wir angefangen haben, in die Wanne. Die schrumpelt ja völlig ein. Denk, die ist krank. Nee, warum? Nee, meine sind krank. Ah, okay. Ach, ja, sorry, ja, ihr hört euch irgendwie beide gleich an. Ja, oh, ja. Gut. Ja, gut, deswegen. Gut zu wissen, da können wir uns mal gegenseitig vertreten, ergänzen, wenn wir irgendwann ja, ist. Ja. Nö, ihr könnt ja beim Pott fichteln, obwohl Jörg hat sich angemeldet. Ja, ich bin dabei. Mhm. Jörg hat sich angemeldet. Wir auch. So, bin wieder da. Ich habe mir mal angeguckt, wer da noch so rumspielt. Ich dachte, ach du Schande. Wer spielt wo rum? Ja, Pottwichteln. Pottwichteln, wer da sich da so angemeldet hat, dachte ich so, ach so, du Schande, da kannst du ja ganz böse Sachen kriegen. Ach Quatsch. Nee, also ich aus Fun, ich habe da super Spaß dran oder so. Aber ich habe da solche Sachen gesehen wie 3 Fragezeichen. Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich müsste erst mal anfangen, 3 Fragezeichen zu hören. Ja, das habe ich auch nicht. Dann machst du halt eben 5 Freunde. Ja. Ja. Timmy, der Hund. Wuff. Ja, oder ja. Tim und Struppi oder so. Nils Holgersson. Heidi. Ja, Generationsfrage. TKKG gibt's auch noch, ne? In der ja, stimmt. Ja, das habe ich auch gern geguckt. Ja. Mhm. Aber wir werden schon was finden dann. Ja, dann machen wir uns auch gar keine. Da kommt der Klaus und verstärkt mich. Die Landfunker, da muss ich erstmal. Da kriegst du ein Problem. Da muss ich erstmal zur Volkshochschule. Ja, genau. Baumschule. Nee, aber das Ding steht, Bob, wenn du da, ja, ne? Das ist klar. Ja, sonst hätte ich mich auch nicht angemeldet. Nein, ja. Quatsch. Aber. Ja, aber kann ja sein. Ich meine, das weißt du ja wirklich nicht, ne? Ich meine, ich habe ja wirklich kurz überlegt, ob ich das mache oder nicht, aber nee, wenn du dann da alleine sitzt und dann hast du irgendwie, also nur mal angenommen, ich tat jetzt hier den Ratinger kriegen, ne? Was mache ich denn dann? So, ja, wie viele Kinder hast du? Ja, Kinder hätte ich 3, aber alle Mädels. Ja, passt doch. Eine macht Micha, eine macht einen Ratinger. Ja. Muffelhof gibt's da noch? Ja, alles super. Ja, ich glaube, geben dir auch Tipps, wie das geht. Ja, ich glaube, bis zum. Ich habe ja nur das Lachen an den Ratinger verkauft, weißt du? Ach, du hast das Lachen an den Ratinger verkauft. Ich verkauf's dir dann auch. Nee, das war damals Tim Thaler. Nee, ich wollte gerade sagen, nenn mich Tim. Tim Thaler. Tim Thaler. Wir sind ja alle so alt, wir kennen das ja, glaube ich, alle. Ja, großartig. Ich muss mal hier an Flensburger schreiben, die haben nur Rohrkrepierer. Ja. Vielleicht kriegen wir dann wieder ein Care-Paket. Ist zu kalt. Ja, es, ja, es ploppt nicht. Es ploppt ja. Nicht. Euer Bier ploppt nicht. Boah, ja. Neues. Ja, wenn du mutig bist, dann schüttelst du vorher, aber. Ja, dann ist aber hier Schluss mit lustig, du. Ich sag ja, wenn du mutig bist, schüttelst du vorher. Ansonsten. Was ist denn ein Care-Paket? Naja, das gab's noch bei den Landfunker zu gewinnen. Ein Care-Paket. Ich hab die mal angeschrieben, da haben sie uns, 2 Mützen, 2 Kugelschreiber und ich weiß gar nicht, was das andere noch war. Zugeschickt, also die lassen da schon was springen, so ist nicht. Also wenn du was beanstandest, früher war das so? Nee, nicht beanstandet, nee, ich habe nichts beanstandet. Es kam so, ich habe auf Twitter denen geschrieben, hier so und so, Folge, was weiß ich, Landfunker Folge sowieso, hier Bier war ein Rohrkrepierer. Dann haben sie mir zurückgeschrieben, dass halt eben, wenn es zu kalt ist, ploppt es einfach nicht. Ne? Okay. Wusste ich aber auch nicht, ja. Dann habe ich sie später nochmal angeschrieben, was weiß ich, noch 5 Folgen später. Ich habe ja immer dieses Flensburger getrunken in den Folgen. Habe ich sie angeschrieben, hör mal, wir haben jetzt ja schon 5 Folgen gemacht und jedes Mal erwähne ich euer Bier da. Lass doch mal was drüber wachsen, so auf die. Ne? Und du, dann kam wirklich, ich meine jetzt, ich habe nicht gesagt, lass mal was drüber wachsen, sondern schon anständig geschrieben. Und die haben wirklich was geschickt, also gut ab. Das macht nicht jede Brauerei und es macht längst nicht jede Firma. Ich habe für Podcasts zum Beispiel auch mal einige Katzenfutterhersteller angeschrieben. Da kriegst du nichts, gar nichts. Ich habe gedacht, die haben dir Katzen geschickt. Nee, die haben mir noch nicht ein Päckchen geschickt oder so. Da gibt, mittlerweile gibt es das Futter nicht mehr in Dosen, sondern in so Tütchen, ne? Ah, die sind schrecklich. Also ja. Flensburger, muss ich sagen, trinke ich unwahrscheinlich gerne das Kellerbier. Das ist total lecker. Ja, das Problem ist, die haben ja doch mittlerweile einige Biere, Flensburger, aber du kriegst bei uns mal, ich hatte heute einen Kasten Dunkles in der Hand und das normale Pilsner. Okay. Aber die anderen Sorten, die haben, die bekommst du gar nicht bei uns. Nee, du kannst sie zwar über die Flensburger Brauerei bestellen, aber ich meine, da kostet, was weiß ich, der Versand von einer Kiste Bier kostet, glaube ich, 7 Euro oder was, weiß ich nicht. Also ich trinke gerade einen Zwickel hier. Ja, das ist ja eklig. Das mag ich gar nicht. Das gibt's ja von verschiedenen. Zwickel ist ja nur eine Brauart. Das ist, also ich habe ja das Zwickel von der Aktien bei Dings, Bayreuth. Bayreuth Aktien, ja. Zwickel ist so ein Rauchbier oder was, oder? Nö, das ist so eine Mischung so zwischen normalen Bier und Hefe, also ein Zwischending. Also ich mag's gerne. Okay. Mhm. Ja, also obwohl ich in Bayern wohne, aber an dieses Hefeweizen komme ich nicht dran. Oder nee, eins, das trinke ich auch schon mal gerne. Eins und dann... Heißt das nicht Weißbier bei euch? Weißbier. Ja, ich komme ja nicht gebürtig von hier. Ich bin ja auch nur ein Zugereister. Ja, du sprichst ja auch Deutsch, also... Ja, ich habe ja nur eine Green Card wegen den Kindern, ne? Hier in Bayern. Nee, aber da komme ich auch nicht dran. Aber ansonsten passt schon hier unten. Spielst du eigentlich Bass oder Gitarre, Klaus? Ich spiele Gitarre. Und also, wie? Und singen kann also, der, du? Also meistens spiele ich Gitarre, genau. Und ich singe dabei. Bin so der... Der Reinhard May unter den Vocal, Sängern. Vocal-Gitarre, oder wie sagt man dazu? Was? Vocals. Vocals. Vocals. Vocals und Gitarre. Nee, beides, wurscht. Was hast du denn da? Eine Fender-Stratocaster ist das, ne? Oder? Ich habe eine, also ganz genau habe ich eine Fender Clapton Signature Strat. Also das ist halt diese, Eric Clapton sagt ja vielleicht dem einen oder anderen was. Und da gibt es so ein Modell, das hat er mitdesignt. Und das spielt er auch selber, wenn er auf Tour ist. Und da habe ich eine von ergattert, vor 20 Jahren schon, auf der Musikmesse damals, habe ich da direkt eine mitgenommen von, ja. Das Slowhand. Ja, die begleitet mich seit der Zeit. Diese silberne. Ja, das ist so, die Farbe genau heißt Pewter, das ist so, die ist so, da sind so komische, reflektierendes Zeug drin, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Sparkle. Auf der Bühne. Sparkle, ja, so genau, so was. Dann schaut die immer ein bisschen anders aus, je nachdem, also wie das Licht passt zu meinem Schlagzeug, das ist auch Silber Sparkle, so wie beim Autoscooter, so die Autos früher. Ja, genau, so was. Gibt ja sowas, ja. Ja, das so ist so. Glitzerkram. Hm. Ja. Ja. Okay. Das ist, ja, guter Weggefährte. Fürs Musikmachen. Hast du das klassisch selber gelernt oder hast du so richtig Gitarrenunterricht genommen? Ich habe nie Gitarrenunterricht, also ich komme aus einer Musikerfamilie, also mein Vater ist auch Musiker. Kelly Family oder was? Ja, so in die Richtung ungefähr, ja. Wir hatten auch lange Zeit mit der Familie eine Band und ja, einfach reingewachsen, ne? Die Gitarren standen immer genug rum und dann so... Autodidakt-mäßig, also unheimlich viel Musik gehört und einfach mitgespielt, ne? Zu irgendwelchen Platten. Okay, dann scheint ich wollte nämlich darauf hinaus, dass meine Tochter nämlich auch, die ist mit 14, die ist bei den Pfadfindern und die fing jetzt an, so Lagerfeuermusik und irgendwie Gitarre spielen, tun alle und wenn mal keiner da ist, spielt keiner Gitarre. Und jetzt haben wir ja eine alte Gitarre organisiert von meiner Tante und sie sagt, sie will sich das per YouTube selber beibringen. Das scheint ja zu gehen. Das geht, ja, definitiv. Also ich finde Gitarre kein schweres Instrument, weil du hast relativ schnell Erfolge, ne? Das heißt, wenn du 2, 3 Griffe kannst, da kannst du halt schon ein Lied spielen, ne? Singst du noch ein bisschen dabei und dann klappt das schon, ne? Singen ist so eine Sache. Ja. Brauchst du 3 Akkorde. Ja, genau, mit 3 Akkorden um die Welt. Spielen. Okay. Genau, ja. Nee, und vor allem, das ist auch, finde ich auch wichtig, ich gebe ja auch Unterricht und ich sage immer, also wir fangen erstmal mit Akkorden an, ne? Da die Jungs und Mädels erstmal Spaß kriegen an der ganzen Geschichte. Wenn du da anfängst, irgendwelche Tonleitern hoch und runter, stundenlang, die Das macht keinen Spaß, ne? Sondern die sollen erstmal ein bisschen schrammeln und wenn geht, singen. Also bei mir, wer bei mir Unterricht hat, muss auch mit singen. Weil ich sag den Jungs immer, wisst ihr, wenn ihr am Lagerfeuer sitzt und schrammelt vor euch hin und singt, da wird nichts mit den Mädels, ne? Ja, aber irgendwie, Jörg, du hast auch eine Band, das wusste ich gar nicht, du spielst auch irgendwas. Was machst du? Also ich habe früher Gitarre gespielt, aber uns fehlte immer der Schlagzeuger. Und dann habe ich einfach angefangen, Schlagzeug zu spielen. Also ich wollte jetzt gerade sagen, Kai spielt auch Schlagzeug, dann könntet ihr drei doch mal auftreten. Nee, so. Ich spiele Radio. Also, weil du was von Schlagzeug. CD. Ich spiele also, Radio. Tretet ihr drei doch mal auf als die Rohrkrepierer. Oh. Die Rohrkrepierer. Ja. Können wir mal machen, ja. Ich habe aber auch mal Schlagzeug gespielt als Kind früher. Ich hatte ein Tama-Schlagzeug. Oh. Das war, glaube ich, irgendwie so ein. Das ist doch gut. Das war ein Markengerät, glaube ich, meine ich. Was spielst du, Bob? Was hast du? Du, ich weiß es gar nicht. Das ist irgendwie aber auf jeden Fall gut und günstig, irgendwas. Guck mal nach bei Thomann, Drumcomputer, da steht das. Gut und günstig. Gut und günstig. Ich weiß wirklich nicht, was draufsteht. Ich habe angefangen mit einem Sonor, das hatte ich von einem Kumpel geliehen. Und dann habe ich mir eins gekauft und wie gesagt, ja, jetzt müsste ich hoch und gucken, wirklich. Ja, wenn es klingt, passt ja. Also ja, Tama, das klingt gut, ja. Tama ist auf jeden Fall schon, eigentlich schon das bessere Basics, jetzt Segment. Basics, sowas. Basics. Also, ja. Ja? Das spielt mein großer Bruder auch, der hat einen Tama. Das hat er irgendwie eingemottet und jetzt, wenn er unterwegs ist, nimmt er das Basics mit, weil das ist ihm handlicher irgendwie. Das Tama ist ihm zu groß, da hat er so ein 9-Piece-Set da ist mit Reck und allem Pipapo, das ist ihm dann zu viel mit der Schlepperei. Da bin ich jetzt draußen, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Da bist du draußen? Ja. Hast du nicht erzählt, du hast ein Schlagzeug gehabt? Hast du gerade erzählt? Nee, ich habe kein Schlagzeug, nee. Ich bin total ich habe mal Blockflöte gespielt in der Schule, ja. Und der Kai hat ein Radio, hat er gesagt. Er ist ein Radio. Staatlich geprüfter Radiospieler. Genau. Das kann auch Clanspieler. Das kann, ja, Radio spielen kann auch nicht jeder. Das ist also schon ganz, ganz, ganz groß. Das ist schon oberste Ebene. Mhm. Der richtige Sender zumindestens. Was hat man denn Saarland für Sender? So, gleich fliegt der Hatte hier aus dem Raum raus, dann langt's mir nämlich hier mit dem Saarland. Ich weiß, das ist so schön, dass er sich da so überhaupt nicht. Ja, das ist wie wenn du, was weiß ich, mit den Ostfriesen oder so, ne? Also die Rheinland-Pfälzer und Saarländer, die kappeln sich schon mal gerne. Ist das nicht auch Bayern und Franken? Das ist doch auch so ein Ding, ne? Ja, ja, ja. Nur das hat ein Bundesland ist und wir sind zwei Bundesländer. Ach so, richtig, stimmt. Also bei uns hört man, ja, was hört man bei uns? Bei uns gibt's SWR 1 zum Beispiel, SWR 3. Das sind so. Saarland. Nein, Südwestrundfunk. Ja, der läuft auch in Baden-Württemberg. Gibt's auch, da kannst du mal den Nachzug fragen. Dann gibt's hier noch so private Radios wie RPR 1 oder, keine Ahnung, was gibt's denn noch? So viel Radio höre ich ja gar nicht. Ich höre ja meistens Gott, zweites Bier. Was geht schon los? Hey, ich muss mir jetzt auch gleich richtiges Bier holen. Ich muss nachholen. Ich höre immer Postkarte. Ich muss irgendwas Hartes haben hier. Der Kai, der hat schon einen in der Bimmel und ich komme gar nicht hör mal, der Flensburger hat hier, das hat 4,8 Umdrehungen. 4,8? Ja. Das ist ja nix. Also ich habe auch eins hier mit 9, so viel. Was ist das denn? Craft Beer. Ich habe gestern Frankenbier getrunken. 1 Liter Perlenbacher Festbier. Oh. Das war Heide. Ganz böse. Das hatte 6,8 Umdrehungen. Ja, okay. Ja, Festbier, das ist mit 6, da bist du, ja, gut dabei. Ja, richtig schön aus dem Humpen. Marsbier war gut. Ja gut, hier in München gibt es ja diese Starkbierzeit dann immer noch. Da gibt es dann hier diese 12,0 Umdrehung Zeug, da Triumphator oder irgendwas. Ist das bei euch auch im Mai? Ja, das ist in der Fastenzeit, also zwischen irgendwie, zwischen, also vor Ostern da, zwischen, was ist das, Karneval und Ostern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da ist ja immer irgendwie, Fastenzeit und dann muss es Bier stärker sein. Das haben sie sich so ausgedacht. Das müsste der Kai aber eigentlich besser wissen als Messdiener, oder? Wie das da lief. Was ist das nochmal? In der Fastenzeit gibt es immer in hier bei uns in München so relativ starkes Bier. Ja, stimmt. Ja, genau. Aber das gibt es bei uns nicht. Hat auch irgend so einen Hintergrund da wegen, wenn ich nicht essen darf, trinke ich halt mehr oder keine Ahnung. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, das, ich finde, das kannst du fast schon nicht mehr trinken. Das schmeckt nicht mehr. Da kannst du auch irgendwie, nimmst ein normales Bier und schützt dir noch einen Schnaps oben drauf oder was. Ne? Also nee, komme ich nicht dran. Ja, dann immer direkt aus den Literhumpen da, ne? Oh ja, das ist ja. Kleine Gläser gibt's ja nicht. Wenn du dann so ein Starkbier hast und dann aus dem Literglas und dann die letzte Pfütze unten. Ich mag ja sowieso kein Glasbier. Ich habe jetzt ein Klosterexport Dunkel Scheiernbier. Aus Scheiern. Das muss Bayern sein. 85298, ist das da unten bei euch? Acht, irgendwas mit 8 klingt gut, hat der Herr Polt mal gesagt, ne? 85, ja, wird schon hier unten irgendwo sein. Irgend so ein Klosterdingsi. Ja. Lecker, bestimmt. Jetzt habe ich keinen Öffner hier, was ist das denn? Ja. Jetzt, wo der Hatti da ist, muss ich mir gleich erstmal runterholen. Würdest du jetzt Flensburger trinken, brauchst du keinen Öffner. Richtig. Oh. Und wusstet ihr eigentlich, immer, du kannst auch ein iPhone nehmen, das geht auch. Wusstet ihr eigentlich, dass der Bölkstoff, kennt ihn jemand, Bölkstoff von Bäh? Das ist Flensburger. Ja. Ja. Ja. Steht auf jeder Flasche drauf bei denen. Echt? Nö. Nee. Ja, auf dem Bölkstoff steht drauf, wo es weg ist, klar, muss doch. Ja, auf dem Bölkstoff, ja. Ja, ja. Nee, ich glaube, in der Brauerei steht auch drauf, oder? Ja, ja. Aber wenn ihr mal an der Nordsee seid, da gibt es sogenanntes Wattbier. Und das ist so. Das ist so ziemlich das Ekligste, was ich je getrunken habe. Das wird da so gehypt, da gehst du da irgendwo rein in den Laden und trinkst das. Das ist so widerlich. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich von einem Sechserträger 5 Flaschen wirklich weggeschüttet habe. Ich habe gesagt, das kann man nicht trinken. Das ist wie in Bayern der Heuschnaps. Den kannst du auch nicht saufen. Ja, aber hier im Norden, die trinken doch immer Jever. Und da habe ich schon ein paar Mal überlegt, die hatten mal so einen total blöden Werbespot. Da trinkt er 2 Schluck und dann fällt er ne, in den Dünen. Ich weiß nicht, ob das mal einer gesehen hat. Ich meine, das ist doch geschäftsschädigend, so ein Werbespot. Das hat mich auch nie gewundert, dass der umkippt. Ja, mich auch nicht. Aber da ist doch die Marketingabteilung, hat doch da völlig versagt an der Stelle. Friedrich Scherb. Das war wie mit Grundig. Bist du des Hörens, kann ich nicht gehen laden, kauf dir Grundig. Den haben sie auch ganz schnell wieder verworfen, den Spruch. Ja, aber Jever kannst du auch wirklich nur da oben trinken. Also das schmeckt wirklich nur da oben. Das Brackwasser. Ja, und ich kann Jever auch nur trinken, wenn ich wirklich ein Fischbrötchen esse oder einen Fisch esse. Ansonsten kann ich das auch so nicht trinken. Da würde ich, glaube ich, auch umfallen. Ja, die richtig harten trinken dann Jever Fun. Das ist dann so. Ja, zum Spaß haben. Das ist so eine Hopfenbrause dann oder ich, keine Ahnung. Mädchenbier. Mädchenbier. Oh. Also, jetzt trinke ich hier dieses Krombacher Radler. Das ist echt zu empfehlen. Das ist lecker. Warum trinkst du Radler? Was bist du für eine Sissi? Na, der muss noch aufs Rad. Was, heute Abend noch? Nein, Quatsch. Ich hatte die Kiste jetzt hier unten, aber ich habe ja gesagt, ich hole mir gleich einen Nörten runter. Hast du echt Nörtner? Ist ja cool. Ja, habe ich. Hast du diese, hast du die Bomben, also diese dicken oder diese längeren? 0,33er Bomben. Ja, hallo, sagt man nicht so viel Bombe hier, ja? Nicht, dass wir hier Probleme bekommen. Oh ja, Vorsicht, genau. Hast du die rundlichen Flaschen oder die länglichen? Die rundlichen, okay. Ich habe die Mini-Reaktoren. Die 0,33er Glasmantelgeschosse. So. Ach, die mit dem Nitroglycerinmantel, ne? Ja, genau die. So, jetzt sind wir dabei. Nee, also die habe ich, die 0,33er, diese kleinen handlichen. Ja, schön. Die habe ich gekauft, weil das die einzigen 30-Liter-Kisten sind, die es noch gibt. Das stimmt. Ne, Einbecker glaube ich auch, oder? Weiß ich nicht, das habe ich, keine Ahnung. Einbecker gibt es neue 30er. Der 0,33 heißt hier Löschzwerg. Okay. Das Löschzwerg. Ja, das kannst du ja mal versuchen, hier in Bayern in der Kneipe zu bestellen, so ein 033er. Das wird nix. Da nicht. Ja. Schwierig, ganz schwierig. Da fangen die gar nicht mit an. Ja, gut, musst du schauen, wo du hingehst. Also, wir haben ja auch in München dieses Haus der 101 Biere oder was, da kriegst du, dann kannst du auch mal einen Kölsch trinken oder irgendwas, wenn du da Lust drauf hast oder so. Mhm. Aber so in der normalen bayerischen Kneipe, nee, vergiss es. Ja. Also, wie wir vorletztes Jahr zum Barbecue oder Postkasser Barbecue in Köln waren, habe ich ja auch so einen Kölsch getrunken. Aber das ist ja echt nicht mehr wie so ein Pinneken. Das ist 0,1 oder was? Kölsch ist 0,2. 0,2, genau. Kölsch ist aber auch kein Bier. Ich meine, das wäre noch weniger. Es sind echt wie Reagenzgläser. Ja, normalerweise 0,2 ist das. Also normalerweise, 0,2, normalerweise bestellst du ja einen Meter Kölsch schon mal als allererstes, ne? Dass du nicht so oft fragen musst. Weil das ist lächerlich. Das habe ich bestellt und getrunken und dann habe ich wieder bestellt und gewartet. Ach so. Ja, und dann ist eigentlich so, dass du nach jedem zweiten trinkst und noch einen Schnappes. So. Und dann musst du also halt in einer normalen Kneipe Kölsch kannst du den ganzen Abend Kölsch saufen und kannst noch nach Hause fahren. Weil du bestellst dir einen Kölsch, trinkst das und dann bestellst du ein neues. Und bis das wieder da ist, ist eine Stunde um. Du baust jede Stunde einen Kölsch ab. Ja, da bist kannst du in der falschen Kneipe gewesen. Ja gut, okay. Na, das war draußen. Auf so einer Terrasse. Am Rhein. Sehr idyllisch, aber halt auch sehr trocken. Ja gut, dann haben wir das Autofahrerbier gefunden jetzt, oder? Ja, Kölsch. Tja. Kölsch, genau. Cool. Was wollen Sie trinken? Ja, ich nehme Kölsch, ich muss noch fahren. Musst du mal Lütje Lager trinken, das ist ja noch weniger Bier. Was für ein Ding? Lütje Lager. Jörg kennt das, glaube ich, oder? Ja, habe ich von gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, was es ist. Das gibt es eigentlich meistens auf dem Maschseefest. Da trinkst du, ich glaube, das ist ein 0,5 Liter Bier und nimmst zwischen den zweiten Fingern noch ein Schnapsglas und musst den Schnaps über das Bier rüberkippen und trinkst das gleichzeitig. Und da bestellst du dann auch mal so ein Tablett, da sind immer 10 Gedecke drauf. 10 Schnäpse und 10 Bier. Und wenn du das alleine austrinkst, dann machst du keinen Podcast mehr. Okay. Das ist mal gut. Das ist für mich dann aber schon Kampftrinken, ne? Ja, ja. Das Problem ist, bevor du das so hinkriegst, wie man das macht, dieses Lütje-Lage trinken oder so, kippst du dir die Hälfte erstmal über den Balch. Musst dir halt vorstellen, du nimmst das Bierglas in deine Hände und dahinter klemmst du dir noch ein Schnapsglas und das Schnapsglas musst du halt oben rüber, über das Bier rüber kippen, dass das mit reinläuft, während du trinkst. Und das. Ach, hey. Da brauchst du erstmal 6 oder 7, die Hälfte läuft erstmal daneben. Musst du ja erst trainieren. Das musst du trainieren, ja. Aber wie gesagt, ich dachte, Jörg kennt das, weil Hannover ist ja nicht ganz so weit von ihm. Nee, das heißt bei uns Druckbetankung dann. Ah, okay, alles klar. Also, kleiner Disclaimer. Also, was wir hier erzählen, Alkohol ist böse, macht das bitte nicht zu Hause. Trink's lieber in der Kneipe. Ja. Wir wollen ja keinen zum Saufen verleiten. Alter, 3 Weiber habe ich hier oben, ey. Das ist unglaublich, Alter. Die gucken sich irgendwelche Vampirfilme an, sind nur am Gackern, du. Das ist so schön. Ja, Hauptsache, er hat 3 Weiber am Start und sitzt mit uns hier unten. Ja. Also, wenn ich 3 Weiber am Start hätte, würde ich nicht in der Pott-WG sitzen. Ja. Ja, das ist Mann, cool. Natti. Ah, ihr habt die aber nicht gesehen. Ich meine Frau. Wie redest du über deine Frau? Meine Frau, ja nicht. Meine Frau ist okay, aber der Rest ist so. Aber der Rest, ja. Naja. Das ist halt nicht mein Geschmack. Also, da lässt sich ja drüber streiten. Also Mann, ja, klar. Jetzt pass auf. Klaus, bring doch mal den mit den Liebeskostümen. Genau, mach mal. Den kenne ich gar nicht. Der Klaus ist away vom Keyboard. Der ist Bier holen, denke ich mal. Ach so. Ja, dann müssen wir sagen, Klaus, erzähl mal einen Witz gleich. Ja, meinst du, der weiß das, wenn er jetzt da wiederkommt, der hört uns ja nicht zu. Ja, aber wenn du ihm das Stichwort gibst, dann weiß er das doch bestimmt, oder? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Nee, das ist aber wirklich richtig gut. Wir testen das jetzt aus. Ich sag einfach mal, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich sag mal Prost. Na, ich muss jetzt erst. Ja. Ich muss jetzt erst mal nicht lang schnacken, Kopf in Nacken oder wie sagt. Ja, da, genau. Prost. Ich bin so butz wieder da. Ich will auch mal gerade was Nachschub holen. So geht's ja jetzt ja nicht hier. Jetzt verlassen die Ratten das sinkende Schiff, oder was? Das sinkende vor allen Dingen. Kannst ja froh sein, dass ich da bin. Ich habe mich ja mehr oder weniger aufgedrängt. Ich wollte ja nicht nur zuhören, aber jetzt bin ich ja zum Labern mit verdonnert. Aber ich glaube, das war euch, glaube ich, völlig Latte, wer heute Abend mit euch Bier trinkt, ne? Das ist mega. Weißt du, das musst du dir so vorstellen wie eine Kneipe. Da kannst du auch nicht bestimmen, wer reinkommt, wenn ich. Genau. Sei denn, du bist der Kneipier. Der Nachtzug, der Nachtzug könnte auch mal was sagen. Ja, da kann ich auch mal was sagen. So, Klaus, bist du wieder da? Du musst einen Witz erzählen. Du musst einen Witz erzählen. Einen Witz erzählen? Ich habe wirklich schon einen am Wappen, ey. Das glaubt mir kein Mensch, wenn ich das letzte Bier getrunken habe. Witz erzählen, jederzeit. Ja, ja, los. Was war jetzt? Ein GEMA-freier Witz. Ein GEMA-freier Witz. Was hat jetzt die Tochter gesagt? Ich wollte heute ein Brötchen anrufen, aber hat nicht geklappt, das war belegt. Ja, ist halt ganz weit unten, ne? Ja. Treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Ja. Wieso? Fragen sich die zwei Jäger, wie sie auf die Entenjacht waren, warum sie nichts gefangen haben. Sagt der eine, vielleicht haben wir die Hunde nicht hoch genug geworfen. Ja, Witze ist gut. Ich gründe ja, habe ja überlegt, eine Initiative zu gründen, mehr Witze in deutschen Podcasts. Das können die nicht. Nee. Ja gut, den Volker, den Selbstgesprächler, habe ich ja schon überzeugt. Der hat ja schon auch einen Horst und Doris Witz aufgenommen in der letzten Folge. Und bei Puerto Partida gibt es einen Witzeautomaten. Das hat mich ja das Genick gebrochen. Ja, mei. So ist das. Also hast du den schon erzählt, Klaus, jetzt gerade? Den Witz? Den mit dem Liebeskostüm? Ach so, den sollst du erzählen, genau. Soll ich den erzählen? Ja, bitte. Ja der ist gerade mit Horst und Doris, wo Horst nach Hause kommt und die Doris sitzt nackig auf dem Sofa und dann sagt er, Mensch, Doris, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, aber Horst, ich habe doch das Kleid der Liebe für dich angezogen. Und er sagt, ach Mensch, das hättest du ja mal aufbügeln können, ne? Ja. Wie mit dem Schatz, du hast eine Laufmasche in der Strumpfhose. Hey, ich habe gar keine Strumpfhose an. Ja, ja das ist halt, wie gesagt, ich bin ja im Kölner Raum groß geworden und so 20 Jahre Karneval hinterlassen einfach Spuren. Ne? Du sag mal, hast du beim Karneval dann auch mitgemacht hier, Musik und so mal? Ich habe so beim Karneval Musik auf gemacht. Auf dem Gürzenich, oder wie das heißt? Ja, Gürzenich, so groß waren wir nicht. Nee, wir haben dann so im Umfeld hier dann irgendwie Euskirchen oder Overath oder wie das alles heißt. Dann, ne? Da wohnt doch dem Heinz Becker seine Schwägerin in Euskirchen. Ja, siehst du? Nee, ja, und dann da die, so auf die Schwester auf, von der Hilde. Ja, und da dann so auf den Prunksitzungen dann irgendwie, da hast du immer so eine halbe Stunde gespielt, ne? Mhm. Dann kam das Funke-Mariechen mit Tanzen und hast du nicht gesehen und da warst du aber schon am Abbauen und bist schon zum nächsten wieder rüber. Da hast du irgendwie ja, so an einem ja Abend schlimm. Hast du an einem Abend so vier so Veranstaltungen durchgezogen. Ja. Ja, aber damals war so, da war das Geld für einen Monat dann auch drin, ne? Anschließend nach den zwei Tagen, ne? Das ist ja heute nicht mehr denkbar. Heute spielen die ja alle für ein Appel und ein Ei da irgendwo. Da ist ja. Ehrlich? Ja, also im Raum Köln, da laufen so viele Musiker rum und vor allem auch gute Musiker, muss man auch sagen. Also wirklich, wirklich hochgradig gut und die spielen halt wirklich für, ich sag jetzt mal ganz blöd, für frei essen, frei trinken, ne? Ja, der Kai war ja jetzt bei Herrn Stelter. Ja, das hat er gesagt. Das hätte ich auch gerne gesehen. Also, den glaube ich, du. Ja. Das ist, also der ist überhaupt nicht der Herr Stelter, ne? Der ist überhaupt nicht hier überkandidelt oder so, ne? Der ist ein ganz normaler Typ. Ja, so ein netter Junge von nebenan. Echt, wirklich. Ja glaube ich. Da gibt es eine Menge. Ja, wie ich auch. Nur, dass ich nicht 2,5 Stunden labern kann, alleine. Ja, doch, das kannst du. Ja, alleine? Das finde ich aber auch immer faszinierend an den Jungs, ne? Die stellen sich dahin. Wir haben jetzt hier im Zirkus Krone den Günther Grünwald gesehen. Weiß ich, ob euch das was sagt, das ist halt so hier Freitagnacht und so. Ich finde das faszinierend. Die Jungs stellen sich hin, der hat nichts gehabt, der hat nicht mal einen Zettel in der Hand oder iPad oder irgendwas, der hat da 2,5 Stunden vom Leder gezogen. Du hast dich köstlich amüsiert und hast wirklich nach 2,5 Stunden auch gedacht, ey, wo ist die Zeit hin, ne? Warum hört er jetzt schon auf, ne? Also, ja, Ich finde nicht, dass sie alleine reden. Also wenn du Publikum vor der Nase hast, ist das, glaube ich, noch was anderes, als wenn du dich jetzt hier 2 Stunden hinsetzt und die ganze Zeit auf deinem Bildschirm glotzt. Ich glaube, das ist was anderes. Also, weil du arbeitest. Das stimmt. Der arbeitet ja auch mit dem Publikum. Also irgendein zieht er sich raus und macht ihn an. Nee, das macht er nicht. Also der Grünwald, das fand ich total super. Der hat das Programm nämlich so eröffnet. Also ich komme jetzt mal runter und dann reden wir erstmal alle ein bisschen miteinander und dann ziehe ich mir 2, 3 raus. Genauso hat er angefangen. Dann sagt er, ist Spaß. Ist ganz einfach. Sie haben hier dafür bezahlt, dass ich hier oben für 2,5 Stunden den Affen mache und ich lasse ihn in Ruhe derweil. Super. Also da habe ich schon das erste Mal unterm Stuhl gelegen. Vor Lachen. Klasse Ansage. Ja, es gibt ja diese Typen, ne, die da wirklich irgendwie da ins Publikum rennen, Harpe Kerkeling oder keine Ahnung, wer das alles macht, ja, ne? Ja, ja. Und sich immer einen rauspicken und der sitzt den ganzen Abend da auf heißen Kohlen, ne? Und jedes Mal ist er wie immer wieder dran. Also, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht lustig. Ich meine, der Bernd Schilder hat sich jetzt auch hier mal welche aus der ersten Reihe. Es ging ja um das Thema verheiratet sein, Partnerschaft und so weiter, hat dann auch gefragt, wie lange seid ihr verheiratet oder so. Das hat er schon gemacht. Aber jetzt hat keine Scherze auf die auf so Kosten vom Publikum finde ich. Ja, nee, das daneben, hat er nicht gemacht, ja. Aber wenn du so ein Stand-Up-Comedian, heißt der Stand-Up, der steht also auf und ist Comedian. Genau. Der hat ein neues Programm, so sagen die auch, da haben die 1, 2 alte Sachen bei. Und der hat einen festen Ablauf und den hat er natürlich studiert vorher. Ja, ja, und klar, wenn der zu klar. euch kommt, dann hat er das Ding vielleicht schon 100, 200 oder noch öfter durchgedudelt. Natürlich. Und er variiert hier oder da mal ein bisschen und dann sind 2 Stunden, also finde ich jetzt nicht so schwierig. Also nee, aber das will ich ja auch nicht sagen. Gut, er hat ja auch sein iPad gehabt, er hat da Monitor gehabt, denke ich mal, wo er auch Text abgelesen hat, auch bei Liedern und so, wo er gespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob ein anderer Comedian 2,5 Stunden sich dahingestellt hätte. Das Problem ist, glaube ich, es gibt Comedians, die kannst du dir irgendwie mal einen Sommer angucken und dann gibt es die Zeitlosen. Also ich meine, ich kann mir zum Beispiel Mario Barth überhaupt nicht mehr angucken, geht gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, Otto Walkes würde ich mir immer wieder angucken. Das würde gehen. Wobei der auch nachgelassen hat. Ja, aber diese ganzen Comedien, die du hast, so durchs Fernsehen hochgepusht sind, die kannst du dir nicht auf Dauer angucken. Also ja, so die Neuen da, ja, da gebe ich ja recht. Aber zum Beispiel Otto Walkes oder so, der bringt auch viel von seinem alten. Aber der immer diese Verwechslung mit den Worten. Der hat immer die Worte, die sich ähnlich anhören. Das ist dann witzig. Also das höre ich bei dem immer. Es sei denn, die Leute sind intelligent. Die kann ich mir lange anhören. Also als Beispiel, den ich mir, glaube ich, ewig anhören kann, ist Dieter Nuhr. Den kann ich immer hören. Den mag ich gar nicht. Vielleicht bin ich auch nicht intelligent genug. Nee, aber das ist so, auch, aber den mag ich nicht. Aber Ingo Appelt, Mario Barth, das kann ich mir nicht mehr anhören. Ja, ne, gebe ich ja recht. Ja. Also irgendwann hat man sich satt gesehen. Kommt aber vielleicht auch drauf an, dass man die dann halt eben zu oft sieht. Gerade Mario Barth, Ingo Appelt, wie die so in ihrer Glanzzeiten waren, da konntest du ja durchs Fernsehprogramm zappen, von 50 Sender waren die in, was weiß ich, 30 drin. Ja. Ich hab heute Police Academy gesehen, seit Jahren mal wieder. Ich konnte noch mal wieder lachen. Also ja, ich meine, das ist klar, das kann man ja auch. Ja, ja, oder früher Eis am Stiel, so flach, aber es ist lustig. Also wenn ich zu dem Thema Comedians eine Empfehlung abgeben darf, Reinhard Grebe, kennt den jemand? Den kenne ich nicht. Ja, dann auf YouTube mehr wie gut vertreten, jeden Fall mal reinschauen. Also ich finde, der Typ ist echt eine Granate. Also, wunderbar. Nächstes Jahr kommt hier nach Rammstein der Gerhard Polt. Okay. Und den will ich mir mal angucken. Also ich habe meinen Arbeitskollege, der findet ihn auch gut. Der ist, war 10 Jahre älter wie ich, okay. Aber der findet ihn auch gut. Und dann sagte ich, wenn du hingehst, gehe ich gerade mit. Und den will ich mir mal antun, weil den finde ich richtig klasse. Der kann sich ja auch da hinstellen und dann, zack, macht er irgendwas, ne? Dann redet der da drauf los und sagt mal mal und hin und her und fängt da irgendwas an und dann liegst du nachher flach. Das finde ich schon richtig geil. Das ist, doch, ist doch wie jedes Jahr, ist doch wie jedes Jahr im Fernsehen. Ekel Alfred oder Familie Becker. Wir lachen jedes Jahr drüber. Wir haben ja, aber Gerhard Pold ist da doch anders. Der hat ja jedes Jahr. Ja, ich habe hier gerade einen coolen Tweet. Der retweetet jemand die Polizei München. Ja. Und zwar hat die vor 3 Stunden geschrieben, noch ein Tipp an die großen Geister und Hexen. Solltet ihr Alkohol getrunken haben und es ist kein Besen zur Hand. Lass die Besen stehen. Und es ist kein Besen zur Hand. Nehmt Bus oder Taxi. Okay, cool. Die sind auch klasse. Ja, ja, aber ich mache richtig mit. Hier zum Beispiel Heinz Becker oder so, das ist einfach bei uns hier in der Ecke, weil er ja hier aus Homburg kommt. Also Homburg ist, was weiß ich, von mir 30 Kilometer Luftlinie oder so entfernt. Das musst du halt eben gesehen haben, der ganze Kram. Wobei ich finde, dass erste Staffel, also beziehungsweise die zweite Hilde, ich habe, glaube ich, hier zu Hause die ersten 4 Staffeln von dem, die habe ich gekauft. Und da ist die erste Hilde, das ist so eine Blonde, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die war nicht so gut. Aber die zweite war diese Alice Hoffmann, das war eigentlich die beste. Wer auch immer geht, Loriot. Finde ich geil. Ja, Loriot, ja, das ist, ja. Ein Klavier. Eine Palette Senf nehme ich, war ein Sonderangebot. Das ist so geil, eine Palette Senf. Taubgrüner Gunst am Musenhain. Gravel. Wohnen alle Ränder im Keller. Heinz Erhardt geht auch immer. Louis Define, ja. Nein. Geht auch immer. Doch. Nein, ach doch. Nein, doch. Bei Heinz Becker finde ich großartig, da gibt es eine Folge, wo er sich irgendwie im Badezimmer einschließt und seine Frau holt ihm dann ein Bier. Ja, ja. Und dann mit dem Strohhalm durchs Schlüsselloch. Ja. Dass er ja was zu trinken hat. Apropos holt Bier, ich bin gleich wieder da, ja. Ja, oh, das ist Hilfe, Stichwort. Ey. Ich habe gleich 4 Flaschen geholt, ich brauche nicht wieder aufstehen. Ja, nach den 4 kannst du dann immer aufstehen, oder? Na, doch. Na, doch. Ja, klar. Achso, du trinkst ja Radler, oder bist du mittlerweile bei einem richtigen angekommen? Ja, ich musste. Ich höre den Kai da lallen und da muss ich auch ein bisschen nachholen. Lallt der echt schon? Kann der nichts haben? Ja. Also, ich war in der Pause auch nochmal unterwegs. Jetzt habe ich mein geliebtes Augustiner dann endlich. Das ist ja mein Haus und Hof. Das ist sehr lecker, ja. Mein Haus und Hof Bier. Aber das kriege ich hier nicht, oder? Gibt es das hier auch, Augustiner? Oh, in dem gut sortierten Getränkehandel kriegst du es bestimmt auch bei dir da oben. Nehme ich mal an, die sind eigentlich, das ist keine lokale Spezialität. Die kriegst du sogar in Berlin. Was ist das? Und nein, der Kai, der lallt noch nicht. Das Augustiner reden wir gerade, ob man das kriegt, das müsste man doch eigentlich Dude, da oben also kriegen. Also das Augustiner habe ich immer gekauft in Heidelberg, wie ich da noch, man darf es gar nicht sagen, dienstlich hin bin. Und er hat sein Herz in Heidelberg verloren. Ja, genau. Und mittlerweile kriegst du es auch bei uns. Ja. Aber das war doch so ein Problem und ich trinke das wirklich gerne auch, das Augustiner hier. Oh, hallo. Na, also und läuft. Flasche leer. Prost, Mädels. Jetzt geht's aber langsam los. Ja, Prost, ihr Lieben. Wir sollten vielleicht demnächst, wenn wir um 7:15 starten wollen, um 7:15 mit dem Saufen anfangen. Ach so. Ja? Vorglühen. Vorglühen, ja. Na, zu Weihnachten so eine Feuerzangenbowle. Da trinkst du 2 und dann hast du richtig die Laterne an. Dann geht das richtig los. Nee. Also Feuerzangenbowle nur der Film, bitte. Ja, ja, Trümmern ist klasse, ne? Ja, ja, also. Da könnte ich mich ja outen. Ich schaue gerne alte deutsche Filme. Ja, ich auch, du. Da können wir uns also zusammensetzen. Hier, ja, Peter Alexander, Heinz Trümmern, hier Günther. Heinz Erhardt. Heinz Erhardt, natürlich. Wie hieß der andere? Der Günther Fitz? Nee. Wo mit dem Peter Alexander immer mitgespielt hat. Fitzmann. Nee, der hieß nicht Fitzmann, der hieß Günther. Nein, Günther Philips. Philips, genau, ja. Glaube ich, ja. Günther Philips. Günther hieß er. Günther Philips, ja. Günther. Ja. Oder großartig. Hier der Theolingen und so Sachen, ja. Ja. Ja, hier die Lümmel von der letzten Bank. Brich vom fröhlich frei. Ja. Also da habe ich immer mal, so gibt so Phasen, da brauche ich das einfach mal. Da ja, stimmt. So ein bisschen, da musst du auch nicht, das ist so gerade so, wenn du so einen langen Tag gehabt hast, da musst du nicht mehr viel denken, ne? Das lässt du einfach so reinplätschern. Du, sowas habe ich mir früher, das ja. hatte ich auf Videokassette aufgenommen, ja. hatte im Schlafzimmer Fernseher mit Videorekorder ja. oder Video, ja. Videoabspielgerät, hab die dann reingemacht, das ist super Einschlafprogramm, da brauchst du nicht nachzudenken, da lässt sich einfach ja. einlullen und irgendwann ist, genau. ja. bis eingeschlafen. Ja. Das ist schon gut. Schade, dass man nicht auf CD hat oder so. Vor allem, was ich da immer fantastisch fand, diese Filme waren ja damals quasi das MTV, ne, für die Jungs. Die haben ja eigentlich Musik ja. gemacht, allesamt, ne? Und in den Filmen ging es eigentlich nur darum, diese Platten zu verkaufen. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Das finde ich fantastisch, ne? Das heißt, diese ganzen Lieder, die singen in den Filmen, dafür ist der Film halt gemacht, dass sie diese Schallplatten dann verkaufen damals. Also das war schon, so, ja. Stimmt, aber das haben die beiden aus dem Tatort aber nicht geschafft. Aus dem Tatort wäre der Krug und Braun. Ja, meine, hat der Herr Krug zu schlecht Klavier gespielt, ne? Der Herr Krug war aber ein guter Tracker hier. Ja, oh ja, stimmt. Auf Achse. Auf Achse. Oh, das war richtig. So cool. Ja. Ja. Da gibt's auch, glaube ich, die erste Staffel auf Amazon Prime. Die haben wir auch geguckt, aber das war immer geil, ja. Das war so, wie das bei mir angefangen hat mit dem Eurotruck-Simulator, da habe ich angefangen zu gucken. Was ich auch noch hier liegen habe, das habe ich mir gekauft mal, ist hier der Mann aus den Bergen. Mhm. Wie hieß er? Adams. Naja. Aber das war ja Chrisley so. Adams Chrisley, ja. keine Ahnung, weiß das nicht. War ja früher so, wir hatten ja nichts, wir hatten nur erste, zweite, dritte und DDR. Das hatten wir nicht, ja, wir hatten kein DDR. Nee, wir waren die ersten, die RTL empfangen konnten, als sie noch in Luxemburg gesendet hatten. Ja gut, klar. Saarland ist halt eben. So, hatte jetzt reicht's aber hier. Nein, also wir, immer Saarland von dir höre, da ist aber was los. Also wir im Kölnerraum, wir hatten noch ein paar Holländer dann notfalls. Ja, klar, der fliegende Holländer. Da kam ja diese ganze Linda de Mol, Demol-Produktion an Traumhochzeit, das war noch der Brüller damals. Ja, vor allem Rudi Carell halt. Rudi Carell-Filme waren auch immer gut, ne? Am laufenden Band war auch eine coole Serie, ja, eine Sendung, ja. Ja, der Typ an sich ist ja eigentlich auch eine Granate, wenn du da mal nachliest, was der so nebenher dann alles noch, ne? Comedy-Schule gründen. Ich meine, da musst du auch immer drauf kommen. Das ist genauso wie bei RTL. Wie heißt denn der Dings, der hier dieses Tutti Frutti damals gemacht hat? Der Hugo Egon Balder. Ja, den kennt er. Ja, aber nur wegen, aber eigentlich kennt er mehr davon Sinn, oder? Ich kannte das auch. Aber nur wegen alles nichts oder kenne ich den Hugo Egon Balder. Ich kannte das nur wegen der 3D-Effekte. Welche 3D-Effekte? Ich mochte die Mandarine. Ja, genau. Und ich hatte so eine Brille tatsächlich, so eine Plastikbrille. Was redet ihr? Du warst ja jünger, ne? Du durftest doch gar nicht. Tutti Frutti kennst du nicht? Ich bin ja erst 73er Baujahr. Ich bin 71, hallo? Der durfte das noch nicht. Ja, der Bob ist 70. Ich weiß nicht, wann der Klaus für ein Warte, 72. Ja, da haben wir ja alle hier im Paket, ne? 70, 71, 72, 73, ja. Passt. Ja, aber Tutti Frutti, das kennst du nicht? Ja, schon, aber habe ich nie geguckt. Chin, chin. Da war ich ja zu klein. Ich nehme die Torte. Wann kam denn das Tutti Frutti? Da war ich ja zu klein. Na, nee, wann, sagte ich, welches Jahr? Tutti Frutti. Weiß ich nicht, notfalls googeln, aber ich habe es auch sogar geschaut. Ja, ich also google es gerade. Nee, aber so der Hugo Egon Balder, der hat ja überall seine Finger drin. Der ja, der macht auch viel, ich wollte gerade sagen, der produziert auch viel, ja. Tutti Frutti vom Januar 90 bis Februar 93, ja, okay. Ja, also da war ich ja erst 17. Da wusste er noch gar nicht, wofür das da ist. Na, da hatte ich andere Probleme in dem. Ja, aber in der Zeit haben dich schon interessiert, oder? Nee, eben nicht, weil ich hier andere Probleme hatte. Okay. Nee, also fürs Protokoll, mit 17 Jahren hatte Kai kein Interesse an Hupen. Genau. Ja, es war schön, da gab es schöne Sachen früher. Das fliegende Klassenzimmer war auch toll. Das war aber frühe 80er, glaube ich. Ja, da gab es dann aber auch hier Blacky Fuchsberger. Das war mit Blacky Fuchsberger, genau. Ja. Mhm. Was gab es denn früher noch? Die Rote Zora. Die Rote Zora und ihre Bande, genau, ja. Ja, ich hab und Silas. Ja, genau. Da gab es ja auch immer diese Weihnachtsfilme noch früher. Silas war doch das mit wie heißt das denn, Beingotik, ne? Und wie der hat. Beingotik ja, ja. Kuhspan und Entendreck oder irgendwie sowas, ne? Ach so, ja. Ja. Beingotik, das war der mit den Krücken, sein Kumpel, der hieß doch Beingotik. Ja, Hülwalder kenne ich noch, das war der von Kettwiesel, die Kröte. Ja, die war auch klasse. Ich weiß auch nicht, was das rosarote Spielmobil und so aus den 70ern. Also Flievertüt. Die alten Sachen, ja. Genau, und das Flievertüt. Robby und das Flievertüt. Und wie hieß das mit diesen beiden Knetmännchen? Luzi, Schreckner Straße. Genau. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, aber wie hießen die Knetmännchen? Die hatten auch einen Namen. Oh, ja, jetzt gehst du aber ins Detail, du. Jetzt. Ja, hallo. Und Lucy hatte immer neben ihrem Bett am Schrank so Aufkleber von der Sendung von der Maus, mit der Maus. Oh. Das hat sie immer vom Dach. Ja, Carlson, ja, Weltmeister Carlson. Ja, das interessiert keinen großen Geist. Und da gab es irgendwas mit so einer blauen Wunderblume. Ja, das hat er gesagt. Egal. Das war Pantau. Pantau, ja. Diese ganzen tschechischen Dinger da, die. Da gab es auch der eine hat sich immer in den Raben da verwandelt. Wie hieß denn das? Das war so eine Königsfamilie. Die Märchenkönigin oder irgendwas oder so. Ja, ich weiß nicht mehr. Und der eine, der mit dem dunklen Pelzmantel, der hat sich dann immer in einen Raben verwandelt und ist dann in die richtige Welt geflogen praktisch, aus der Märchenwelt raus. Genau. Ja, und wie hieß denn das noch? Das und die Prinzessin ist dieselbe wie bei drei Nüsse für Aschenbrödel. Drei Hasen. Ach Gott, das muss ich ja bis heute noch gucken. Du, das läuft bei uns jede Weihnachten. Ja. Und kennt ihr alle noch? An Weihnachten läuft bei uns auch immer den Heinz Becker. Kennt ihr auch alle noch Emma Peel? Emma Peel? Ich kenne nur den Trotzkopf noch. Emma Peel ist aber amerikanische Serie, oder? Mit Schirmscharme Melone. Melone. Jonathan Steed und Emma Peel. Die Dornenvögel, kennt ihr die noch? Ja, klar. Richard Chamberlain. Ja, ja. Der hat Zölibat gebrochen, Leute. Hat der nicht, der Richard Chamberlain, der hat auch so eine Indiana Jones verarschen noch oder so einen Nachklatsch gemacht, ne? Keine Ahnung. Da gab es auch so einen Abenteuerfilm mit ihm. Ach. Sind wir aber voll hier in die Filme geraten. Ja, kannst du ja immer weitermachen. Neues aus Uhlenbusch. Ja, habe ich komplette DVD-Staffel. Auweia, der Hahn legt keine Eier. Für Gockel Konstantin macht Schlafen keinen Sinn. Er muss am Boden bleiben. Der Fliegen kann Zeit vertreiben. Genau. Ja. Ah, hier, Richard Chamberlain, Quatermain hieß der. Und die Trombusch, die dürfen wir nicht vergessen. Wie hieß der Onkel? Günter Strack. Der Günter Strack, wie hieß denn noch der Onkel? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Warum trägt der Günter Strack niemand Huckepack? Danke, Bob, super. Oder ich heirate eine Familie. Oh, das war auch cool. Das habe ich auch immer mehr reingezogen. Tegla Carola Witt. Ja. Mit ihrer furchtbaren Haarfrisur. Ja, das war früher so, Mensch. Ja, das war 80er. Ja. Und Peter Weck, oder? Wer war der? Ja, genau. Der genervte Architekt. Nee, was war der Werbezeichner? Wenn sich alte Säcke von früher unterhalten, jetzt denken die jungen Leute, Alter, was ist mit denen los? So. Die trinken doch nur Bier. Für die jungen Leute mal gesagt, ihr könnt das am VLC-Player weiter vorschieben, dann könnt ihr später weiterhören. VLC-Player? Ja, oder was auch immer. Für die Leute, die nachhören, man kann ja vorspulen. Die zeitsouveränen Hörer. Zeitsouveränen Hörer. Ja. Vorspulen sagt man auch nicht mehr, oder? Vorspulen nee, ich wird ja nicht mehr gespult. Aus der Kassettenzeit, ne? Man skippt vor, oder nicht? Skippt man nicht vor? Skippt. Keine Ahnung. Ja, auch nicht. Macht einfach weiter. Ja, genau. So. Haben wir noch alle was zu trinken oder sind wir ja, schon? Ja, ich läuft, hab noch halb läuft, voll. Läuft oder halb gut. Leer, man weiß es nicht. Halb voll. Immer halb voll. Ja. Ja, ja. Wie meiner Mutter ihre Tante zu ihrem Mann sagte: Mensch, Franz, du alte Sau, du hast schon wieder halb leer und Winfried hat noch halb voll. Das sind Tatsachen, ja. Klaus, wie ist es eigentlich mit deiner Band? Habt ihr im Sommer, seid ihr gut ausgebucht oder? Weil du sagtest, du gehst jetzt wieder auf Tour erst, im Sommer ruhig oder was? Im Sommer ist immer ruhig, weil wir ja alle noch auch richtige Jobs haben nebenher und im Sommer ist halt einfach Urlaubszeit. Ein arbeitender Musiker. Ne? Du gehst arbeiten? Ja, ich gehe mittlerweile arbeiten. Ich hab Frau und Kinder, muss ich anders. Ich könnte auch nur von der Musik leben, aber dann würde ich halt meine Familie nicht sehen. So muss ich das sagen. Weil dann bist du wirklich jeden Tag unterwegs. Oder die würden Hunger leiden. Oder sie würden Hunger leiden, das möchte ich aber nicht. Man muss aber mal Opfer bringen, ne? Ja. Am geilsten war ja gerade wieder ein arbeitender Musiker. Ja, genau. Das ist keine Arbeit, das ist Spaß. Nur ja. Spaß. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, im Sommer bist du so irgendwie auf Stadtfesten oder so, tretet ihr nur jetzt ja drinnen drauf, ne? Draußen ist ein bisschen kühl. Weihnachtsmärkte. Will ihr keine Weihnachtsmusik? Super, nee. Das passt, glaube ich, nicht. Soul Weihnachtsmusik. Kann man das spielen mit den Instrumenten? Ich mache gerne Musik und wir machen auch relativ viel für eine, sag ich mal, Hobbyband. Sind wir gut gebucht. Aber ja, also alles nehme ich nicht mehr mit. Weil auch, ihr könntet doch schön singen. Ich bin der Weihnachtsmann. Kommen sie alle an den Weihnachtsmann ran oder was? Do they know it's Christmas time? Ja, also in meinem richtigen Job sage ich immer, ja, ich mache noch Musik, weil vom Programmieren allein kann ja kein Mensch leben. Das kann ja mittlerweile jeder. Ja. Nee, also dieser Sommer war extrem ruhig, das muss ich schon sagen, liegt aber auch daran, dass wir jetzt, also mit der Soulman-Kapelle, da sind wir halt einfach 8 Leute und das ist... die alle unter einen Hut zu kriegen, das ist schon manchmal ein kleines Wunder überhaupt. Ne? Das ist wirklich, also der Bob kennt das vielleicht auch, also allein so eine Probe auf die Reihe zu kriegen, wo du alle 8 am Start hast, das ist schon... Unser Bassist, wir sind ja nur zu viert. Ja. Ne? Ja. Also Rhythmusgitarre, Leadgitarre, Bassist und ich als Schlagzeuger. Ja. Und jetzt ist der Bassist arbeitet im Altenheim. Ja, und der ist natürlich... Der ist jeden zweiten Sonntag nicht dabei. Deswegen ist er aber auch Bassist. Ne? Ne? Ja, aber auch mal ohne. Ne? Aber Jörg, Weihnachtslieder kommen im Altenheim sehr gut an. Probt mal ein bisschen. Das wollen die nicht hören. Ganz bestimmt nicht. Was macht die also, Musik? Also Bob, jetzt muss ich ja eine Lanze brechen. Bob, da kannst du doch, im dich. Altenheim kannst du doch das eine Lied hier. Ja, Pomotanz im Altenheim. Ich wollte sagen, der Bob hat ein super Lied fürs Altenheim. Also. Ja, was macht ihr für Musik? Ja, ich kann das ja mal verlinken, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo habe ich das auf der Dropbox bestimmt. Bob, frag doch mal deinen Bassist, ob ihr das mal spielen könnt im Altenheim und nimm die GoPro mit und dann möchte ich das gern sehen, wie die Leute schauen. Nee, da musst du wirklich eine GoPro haben. Ja. Der Sound ist da egal. Mal gucken, vielleicht habe ich sogar auf der Dropbox, dann kann ich. Sieht bestimmt geil aus, wenn er Schlagzeug spielt und so einen Bauarbeiterhelm auf hat mit der GoPro auf dem Kopf. Am Kopf. Bob der Baumeister, wir reißen das ab jetzt hier. Ja. Ja, macht ihr eigene Songs oder covert ihr auch? Wir covern auch. Das ist aber im Moment haben wir wieder, nicht so die kreative Phase. Deswegen covern wir dann, ne? Aber dann hat man zwischendurch immer wieder mal noch einen Mensch hier, ich habe eine gute Melodie. Gerade unser Leadgitarrist kommt mit sowas immer mal um die Ecke. Und dann haben wir auch eigenes. Und was covert ihr so? Ja, was covern wir? Einmal haben wir jetzt Breaking the Law. Dann haben wir. Ja, das ist nichts fürs Altenheim halt, ne? Ist mehr so Rock. Highway to Hell geht nicht im Altenheim, das ist klar. Highway to Hell ist auch blöd. Aber das covern wir auch. Aber das Altenheim nicht gut. Ja, halt sowas halt, ne? Highway to Hell geht nicht, ne? Ja, da also, das, könnte den, man, das könnte man im Hund zurückspielen. Da machst du, spielst du so Richtung Saarland, Highway to Hell und dann. Ja, hier, was weiß ich, Paranoid, dann haben wir hier, ach, ich komme immer nicht auf die. Also, ihr seid eher die Rocker. Ja, klar. Ja, genau. So, also den Pogo im alten, Pogo-Tanz im Altenheim, den Link hätte ich da, weil den habe ich ja in meinem Podcast des Monats da mit verwurschtet. Ja. Ich habe hier also, noch mehr. Ich gucke mal. Den könnte ich. Mal gucken. Wie hieß denn der Film aus dem Altenheim, wo die auch die Band gegründet haben mit dem, wie heißt er denn noch, mit dem, Ja, Jan-Josef Liefers. Genau, ja. Ja, Moment, nee. Der macht übrigens geile Mucke. Habt ihr ihn mal in der Live gesehen? Der ist richtig gut. Die Spätzünder heißt Die Spätzünder, den. Richtig. Gibt's eins und zwei, glaube ich, von. Ja. Ja. Aber der macht richtig gute Mucke. Da, und da spielt auch der Dings noch mit, der Joachim Fuchsberger. Okay. Sei mit dem Chat los, schläft der oder was? Ja, keine Ahnung, nicht. Ist so ruhig geworden. Warte mal, ich nehme mal gerade eben den Link hier. Die trinken oh, schneller wie wir wahrscheinlich. Das kann ich, so ich. Sieht's aus. Ja, sind nicht so viele drin. Der Backhaus drin, Hatti ist drin. Ich weiß jetzt nicht, welche genau. im Dings ist im Pogo-Tanz im Altenheim, da ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Version im Podcast ist, aber die ist halt ziemlich. Ja. Ziemlich überspielt, das Ding hier. Also ist das Lied von euch? Ja, ich muss das sagen, ist ich, von uns. Ich habe mich damals. Können wir fast dann als Intro nehmen? Ja, nee. Ich habe mich damals fast nass gemacht, wo ich das Ding gehört habe. Da haben wir so, ich weiß nicht, 2-3 Monate zusammengespielt und dann haben wir da einfach mal einen von gemacht. Das ist aber einfach Spaß und wir haben Spaß nach wie vor. Ja, genau, darum geht es ja auch. Ne? Ja, wobei ich mir mal Klaus, das kann ich mir schon richtig geil vorstellen. Ich meine, Soulman, das ist schon. Ja. Tja. Ja, das also ist auch. Die Blues Brothers sowieso, das ist Kult einfach, ne? Ja. Aber ihr macht doch auch andere Sachen, ne? Oder? Nicht nur Blues Brothers covern, oder doch? Mit den Soulmen ist eigentlich so, dass wir uns größtenteils versuchen, an Blues Brothers Nummern zu halten und dann machen wir ein bisschen Commitments. Und also so Soul-Geschichten dann halt eher, ne? Ja, ja aber also, die Blues Brothers so, ich meine, die haben einige Hits gehabt, aber das reicht ja nicht, um einen ganzen Abend zu füllen. Die Blues Brothers haben fünf CDs gemacht, also Schallplatten. Ja, du musst aber davon ausgehen, was die Leute kennen. Darum ja, geht's ja. Nee, aber ja, kennt man aber vieles von. Ja, also vieles. Ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, es gibt von den Blues Brothers eine Live-CD irgendwo live in Chicago. Das ist ein komplettes Live-Konzert. Wenn du dir das drauf schaffst und spielst, dann hast du eigentlich ein Set. Ne? Okay. So. Klar ist da mal eine Nummer dabei, die nicht jemand kennt, aber wenn die tanzbar ist und wenn sie ein bisschen nach vorne losgeht, ich meine, wer sagt denn, dass man auf einem Konzert nicht was lernen darf, ne? Ja, aber wie gesagt, also ich muss mir die Sachen mal wahrscheinlich mal anhören oder so. Ja. Wo ich dann wahrscheinlich sage, ach, das ist doch von den Blues Brothers, wusste ich gar nicht oder so. Aber ich meine, ihr könnt ja auch solche Sachen spielen, ich weiß nicht, Hit the Road Jack oder so, das spielt ihr wahrscheinlich auch. Ja, das spiele ich mit einer anderen Kombo. Was wir mit den Soulmen halt machen, dann im Zugabenteil ist dann so, dass die Bläser, weißt, das Problem, was heißt Problem, aber es ist halt natürlich, wenn du fünf Leute hast, die also Trompete, Saxophon und Zeug, die spielen ja nach Noten, ne? Die spielen nicht frei, sondern die sind wirklich da, die klemmen da an ihren Noten und spielen das Zeug runter, machen es auch super. Und da bist du nicht ganz so frei in der musikalischen Ausrichtung, aber wenn das hart auf hart kommt, dann spielen wir halt als Rhythmustruppe, dann ja, hauen wir auch mal so was weiß ich, Sweet Home Alabama oder irgendwas, was halt jeder kennt oder Born to be Wild, egal. Die Klassiker, ne? Halt. Ja, die Klassiker, die nach vorne abgehen, die hauen wir dann hinten noch drauf und die Bläser-Section, die singt halt mit und spielt ein Tambourin oder eine Rassel oder irgendwas, ne? Aber die Idee ist halt, dieses Blues Brothers Ding, das ist halt so Identifikation, ne? Weil du hast tausend und eine Coverband rumfliegen, ne? Die irgendwie von AC/DC bis CC Top irgendwann spielen, ne? Und dieses Thema ist halt wichtig an der Stelle, ne? Weil die Leute, die uns buchen, die buchen in erster Linie, weil wir Blues Brothers Zeug machen, ne? Das heißt, die wollen genau das. Und ja, das ist so die Idee an der Geschichte, ne? Weil Bands, die von AC/DC bis CC Top spielen, gibt's viele und gibt's auch richtig gute, muss man einfach sagen. Da sind richtige Perlen dabei. Da fragst du dich, warum die nicht mal einfach was Eigenes machen, ne? So wie die unterwegs sind. Ja, aber das Problem ist natürlich, wenn du coverst, klar, da gehen die Leute natürlich mit. Um was Eigenes zu machen, ist es ja unwahrscheinlich schwer, was Eigenes rauszubringen. Also da musst du wirklich irgendwie, sage ich mal, wirklich so ein Ding haben, wo du sagst so, bam, und das Ding, das ploppt und alle sagen, jawohl, das ist jetzt der Brüller. Ja, du kannst es. Also das, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, du machst eigene Musik, weil es Spaß macht oder weil dir das gefällt. Und dann hast du aus Glück mal einen dabei, wo es plopp macht. Ja, mit Sicherheit. Ich gucke ja Amazon Prime gerade und ich bin mit der Musik meiner Eltern groß geworden und mein Vater war so ein Rolling Stones Fan und ich google gerade mal, ich habe einen Rolling Stones Song gehört, den kannte ich vorher noch nicht und den finde ich so geil. Ich google den mal. Oh, Rolling Stones, heute ist ja Halloween, gell? Ja, Halloween. Ich habe heute, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe heute die neue Keith Richards Platte angehört. Der hat da eine eigene Solo-Platte wieder rausgebracht. Ja. Bei aller Liebe und bei allem Respekt vor diesem Mensch, was der musikalisch macht, aber grauenhaft. So, ich habe es gefunden. Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Ja. Habe ich in meinem Leben noch nie vorher gehört. You can't always get what you want. Jetzt müssen wir schneiden. And if you try sometimes. Jetzt müssen wir schneiden an der Stelle. Ja, weil wegen GEMA. Tut mir leid. Ja, nein, aber ganz ehrlich, das ist ein Rechnung schicke ich an dich. Das ist aber mal ganz ehrlich. Das ich ist bin GEMA-Mitglied, vielleicht kann ich es absetzen. Aber mal ganz ehrlich, das Ding fand ich so geil. Ich meine, man kennt die ganzen Hits von den Stones und so, aber das Ding fand ich richtig geil. Ja. Weil das so ein Ding ist, was nicht jeder kennt, glaube ich. Ja, da musst du schon. Es ist halt nicht Satisfaction, ne? Ja, und auch nicht Painted Black oder Sympathy for the Devil. Tja. Ja, wie ist das jetzt eigentlich genau mit dem GEMA-Zeug auf Podcast? Wer kennt sich denn da aus? Frag den Jörg, der ist bei der Pottunion, der macht das Magazin. Ich glaube, da reden die, glaube ich, in jedem dritten oder vierten Magazin drüber. Ja, das höre ich ja immer sehr aufmerksam. Also so richtig aus, es ist ja so vielerlei, was du da bedenken musst. Ist so ziemlich grau, ne? Ja, vergiss es einfach. Ja. Also, am besten gar nichts machen. Und dann hast du diese berühmten 30 Sekunden, forget it. Vergiss es. Aber jetzt, was du gesungen hast, das ist okay. Ich habe ja auch, also vier Noten waren schon unterschiedlich zum Original. Das ist dem Bier geschuldet. Nein. Apropos Bier, Prost. Ja, Prost, Leute. Nein, aber ganz ehrlich, Gesinge, glaube ich, ist kein Problem. Also, aber wie gesagt, also ich weiß auch nicht, warum die da so eine Abzocke von machen. Also ich meine, für mich ist das immer Werbung für die Leute. Nein, da wollen sie Geld dran haben. Normalerweise müssten wir doch sagen, wir wollen Geld haben, wir machen Werbung für euch. Ja, genau den Ansatz würde ich nämlich auch verfolgen, wenn ich hier irgendwie für euch da schon hier den Hanselmann mache, ne? Ja. Aber ich kenne mich da auch nicht. Ich bin zwar GEMA-Mitglied, aber ich habe auch keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. So gut, ihr müsst ja wahrscheinlich für eure Dinger jedes Mal GEMA abdrücken. Ich meine, so ein Soulman, der kostet Geld. Ja, aber das ist ja so, die GEMA-Gebühren bezahlst du eigentlich nicht als Band, sondern die bezahlt der Veranstalter. Ja, klar. Ja, das heißt, also uns stört das mal gerade nicht. Wir schicken halt unsere Liste immer mit, was wir spielen, und dann können die sich das überlegen, ob sie sich das leisten können. Und die meisten ist ja, wenn du irgendwo in der Kneipe oder auch bei irgendwelchen großen Veranstaltungen spielst, zahlen ja eh alle GEMA pauschal. Denen ist das wurscht, ne? Ich habe 20 Jahre als Discjockey gearbeitet, also das war ja dann auch immer Diskothekenarbeit. Ich weiß nicht. Die zahlen doch auch pauschal, oder? Ja, klar. Ja. Kennt eigentlich einer von euch eure Mütter? Ah, das ist so eine Comedy-Truppe, oder? So drei, vier, fünf Jungs, oder? Such dir mal bei YouTube das Video raus. Ja. Der Typ, der bei der GEMA die Titel aufschreibt, ist ein ganz blöder Penner. Genau so heißt der Titel. Ja. Und dann die erzählen das halt immer so. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, jetzt sitzt der Typ bei der GEMA und schreibt auf, eure Mütter mit dem Titel, der Typ, der bei der GEMA die Titel aufschreibt, ist ein ganz blöder Penner. Und so heißt der Titel, das ist der Hammer. Ja. Ein kleiner, fast schon ein Heck, oder? Ja, ja. Eure Mütter, kann ich nur eure empfehlen. Eure Mütter. Hm? Oh, da spült aber einer. Hä? Was? Was, hä? Da spült aber einer. Kein Rohrkrepierer. Was trinken zwischendurch? Nee, ich war's nicht. Ich hab noch ein Viertel vor mir. Gut, also, ja. Thema GEMA kommen wir nicht zusammen. Das ist auch müßig. Also ich weiß nicht, Jörg, ihr hattet doch auch einen von der GEMA da, mal im Magazin, glaube ich, ne? Also ich werde in meinem Podcast auch ab und zu mal singen, und wenn da wirklich die GEMA auf mich zukommt und sagt, ich soll bezahlen, dann lache ich mir einen weg, weil das heißt nämlich, dass irgendeiner von den Pennern das gehört hat. Muss ja auch immer schaffen, ne? Ja, klar. Das soll, ja, das, wenn du es von der Seite siehst, ja, hast du recht. Da hast du schon mal die Reichweite auf jeden Fall so weit, dass die GEMA sich interessiert. Ja. Unbegreiflich. Ja. Aber wir haben ja jetzt den Podcast-Verein. Der geht da ja nach vorne. Habe ich jetzt gehört im Magazin. Also. Da wollen wir mal sehen. Ja, da war ich so ein bisschen enttäuscht, ne, Herr Jörg. Machst du noch Werbung in deinem Podcast? Ja, dann ist noch Magazin. Und wer ist nicht da? Hm? Ja, aber das ist ja... Das ist ja allgemein, ne? Also man macht ja für die Sache Werbung und nicht für sich. Nein, aber ich dachte, du bist dabei. Hm. Ja, ich war doch im Urlaub. Da kann ich nicht. Urlaub. Du Urlaub? Ach, du warst, ja, stimmt, du warst U-Bahn fahren mit Ingo, stimmt. Ich vergaß. Genau. Das ist auch ein cooler Hund, ehrlich. Also ganz ehrlich, das ist so ein Typ, da gehe ich hin, sage ich, pass auf, Inge, komm, wir gehen da ins Saufen und ich glaube, ich habe Spaß. Das, ja, Lustige, also ist ja, mit dem sofort. Ne? Also wie ich meine Aufnahme mit denen hatte bei den Sprechweisen oder so, wir haben tagelang und ab und zu dann immer so, wir schreiben nicht über Telegram, wir schicken uns einfach nur Audiokommentare. Also irgendwann schneidet der wahrscheinlich irgendwas zusammen oder so. Das ist total geil. Ja, ich bekomme von ihm auch immer Audiokommentare. Hör mal, gerne, hör mal. Ist auch richtig. Ja, ja, genau. Ja. Hör mal. Ja, das ist schon geil. Jetzt hat er heute auf Facebook hat er so ein geiles Foto gehabt, hat er sich fertig gemacht für Halloween, ne? Ja, ja, sah geil aus. Ey, wie geil. Hab ich gesehen. Ja, mehr geht nicht. Das ist echt. Ja, Ingo, wenn du diesen Podcast hörst, wir finden dich voll gut. Ja, genau. Schöne Grüße. Na, das kann man wirklich, ja, das kann man sagen. Das ist echt. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Petra, dich natürlich auch. Petra kommt ja aus dem Saarland. Na, dann passt sie ja zu dir. Ach, du bist ja nicht aus dem Saarland. So. Jetzt wird eng. Jetzt geht das. Ich wollte Petra schon immer mal fragen, das kannst du mir beantworten. Weiß ich nicht. Ja, also wenn ich Saarland höre, gibt es da mehr Städte außer Saarbrücken? Ja. Kommt drauf an, was du unter Städten verstehst. Ich wohne in der Nähe von Idar-Oberstein. Das ist Saarland, ne? Nein, das ist Rheinland-Pfalz. Dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Aber ich glaube, das macht Podcasts aus. Also wenn die Leute nicht zu lachen haben oder so. Also ich höre manchmal Podcasts, die sind sowas von todernst. Also entweder können sie es richtig gut rüberbringen, dann ist mir das egal. Aber wenn ich da so kein was Lustiges zwischen habe oder so, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Kai und ich haben die gleiche Meinung. Wir haben einen Podcast, den wir beide, wo wir gesagt haben, hm, verstehe ich nicht. Sage ich nachher, wenn wir nicht live streamen. Ich glaube, Homburg. Homburg ist im Saarland. Ja, ist Homburg, auch eine Stadt. Das, genau, ja, sogar Homburg, eine Universitätsstadt. Homburg kenne ich, da war ich schon. Homburg hat eine Universitätsklinik. Muss jetzt auf der Karte gucken. Ich glaube, in Saarland habe ich es noch nie geschafft. Neunkirchen, Saarlouis. Saarlouis, das hört sich so französisch an. Ich meine, Saarbrücken ist ja... Ja, das liegt ja auch direkt an der französischen Grenze. Püttlingen. Püttlingen. Püttlingen, ja, das kenne ich auch. Habe ich schon mal gesehen. Püttlingen. Saarlouis, gibt es denn nicht so einen ARD-Radio-Tatort auch, die da irgendwo da in der Ecke rumkriechen? Was ist das nochmal? ARD-Radio-Tatort gibt es. So, es gibt auch einen Tatort, ja, aus Saarbrücken, ja. Den gibt es auch, ja. Klaus, du musst ein bisschen langsamer sprechen. Kai, der hat schon ein paar drinne. Ja, ich muss langsam vor allen Dingen hier noch Fragen beantworten nebenbei. Das ist ja jetzt schade. Sprechen tue ich nur mit euch, aber ich schreibe noch mit jemand anderem. Ist das schade? Ja, weißt du, das ist so wie in der Kneipe. Man trinkt sein Bier, hört im Gespräch zu, dann sagt man mal wieder was. Und zwischendurch macht man mal noch was anderes. Spielt am Automat oder raucht eine Zigarette oder was auch immer. Zwischendurch. Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass der Norbert von Twitter im Chat ist. Wer? Der Norbert von Twitter ist im Chat. Hey, Norbert von Twitter. Aufgeschlagen unter Besucher 507. Hallo. Hi. Wer ist denn der Norbert von Twitter? Hat er auch einen richtig. Heißt der Norbert von Twitter? Norbert von Twitter. Ist ja auch cool. Ja. Adelig. Ein Premium-Hörer auf jeden Fall, oder? Würde ich sagen. Ja, der Premium-Hörer überhaupt ist der Nachtzug. Auch, ja. Nee, nicht auch. Also ich, beim Nachtzug. Generell. Beim Nachtzug habe ich das Gefühl, der ist mehrfacher Multimillionär und hat einfach nur zu viel Zeit. Der hört ja alles. Das ist der Premium-Hörer. Der. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und der kann schön malen. Das stimmt. Ja, das stimmt auch. Ich seh gerade hier im Teamspeak, was hat denn der da für ein Avatar? Alter, hast du keine Haare auf dem Kopf, Nachtzug? Oh, sag mal. Die Zunge wird locker, merkst du das? Ja, irgendwie ist, weißt du auch nicht, ist denn hier los mit euch? Sag mal, was hast du jetzt an der Flasche Schnaps getrunken oder was? Der Hatti wollte Schnaps trinken, hat er gesagt, ja. Ja, man merkt. Also ich trinke hier Original Mintu Black Mint, das ist was ist Finnisch. Ja, google mal. Mintu, das ist finnischer Pfefferminzlikör. Black Mint ist versetzt mit Lakritze. Lakritz. Na, Lakritz. Na, Raki, wa? Raki ist Anis, oder? Ah, mir fällt gerade ein, Kai, steht deine Adresse im Impressum bei dir? Ja, steht. Na gut, ich wollte dir noch was schicken. Von Besuchen ohne Ankündigung rate ich ab. Nein, ich möchte dir was schicken, weil du hast mir ja die Drogen geschickt, die ich trinken sollte, nicht rauchen sollte. Ich wollte dir auch mal was zukommen lassen und mir ist aufgefallen, dass ich heute dein Paper, dein mein Papier, was? Paper? Gott. Ich muss ein Bier holen gehen. Mein was? Dein Anschreiben habe ich zur Seite gelegt. Da kommt die Polizei mit der Acht und sagt, wir haben hier was, da haben unsere Führungshunde angeschlagen. Herr Müller, kommen Sie mal raus, ich komme erst mal am Auto hier den Adler machen jetzt. Ich musste allerdings bei deinem zweiten Vornamen etwas schmunzeln. Ist das dein Den Ernst? Sollst du auch nicht verraten. Nein, dann mache ich auch vergessen, nicht. Das zu löschen. Ist das dein Ernst? Das war mir schon klar, weil das ist ja peinlich, also so möchte ich auch nicht heißen. Wieso ist das peinlich? Mein Vater heißt so, hallo? Ach so. Es ist halt eben so, dass bis zum Jahre, ich glaube 2000, Kai nicht als einzelner Name gültig war. Denn Kai ist sowohl ein Mädchenname wie auch ein Jungenname. Und die katholische Kirche, um mal auf das Thema ganz vom Anfang zu kommen, hätte das so nicht gestattet. Okay. Deswegen musste ein männlicher Bezug zu meinem Erstnamen hinzukommen. Es gibt ja auch zum Beispiel den Kai Uwe von Hassel, ganz bekannt. Der heißt auch nur Kai Uwe, weil dieser Uwe ein männlicher Bezug war dann. Ja, und Kai Uwe kenne ich, aber mit deinem zweiten Vornamen, das kann ich nicht. Ja gut, es ist halt eben so, dass mein Vater so heißt. Ja, ja. Ja, und im Jahr 2000 gibt es einen Gesetzesschluss, ich glaube sogar vom Landgericht Hamm oder so. Warte mal, ich guck mal gerade, Kai. Ich verstehe das generell nicht. Also, wenn du vor denen stehst und sagst, du bist der Kai Müller, dann bist du der Kai Müller. Ja, und dann aber muss das doch akzeptiert werden. Und wenn dann wirklich immer noch irgendwo Fragen bestehen, dann spielst du halt Elefant. Ja. Und dann hast du das. Es klar, gibt aber ja auch die Kai Möglichkeit, bist. Dass du halt eben nicht vor denen stehst. Und dann weiß man halt eben nicht, ist die Person männlich oder weiblich, wenn sie nur Kai heißt. Aber das ist mittlerweile, also es war am 29. April 2004, entschied das Oberlandesgericht Hamm, Aktenzeichen 15W102-03, dass Eltern ihren Sohn den Vornamen Kai als alleinigen Vornamen geben können. Bis zu diesem Beschluss war es in Deutschland in manchen Regionen nötig, bei der Namensgebung Kai einem zweiten das Geschlecht eindeutig bestimmenden Vornamen hinzuzufügen. Zum Beispiel Kai Alexander, Kai Uwe und so weiter. Als Begründung wurde in dem Beschluss angeführt, dass der Name Kai in Deutschland überwiegend als Vorname für Jungen benutzt werde, während er als weiblicher Vorname dort eher selten sei. Okay. Verstehe ich nicht. Also das ja, ist aber so. Das ist Gesetz halt eben. Oder war Gesetz. Ja, du, wie heißt denn deine neue Freundin? Ja, Kai, du, das ist aber auch echt eine süße Kai. Ja, es gab ja zum Beispiel ja früher die Sarah Kay. Die wird K-A-Y geschrieben. Ich wäre da nie auf den Gedanken gekommen. Also, ja, ich, und also du kannst den jungen Namen Kai, kannst du schreiben mit A-I, mit A-J, mit A-Y, wie die Sarah Kay, mit A-I-E, mit A-I-A, mit C-A-I und mit C-A-Y. Aber ganz ehrlich, ich wär da nie drauf gekommen. Also, ja, ich meine so. Kannst ja auch meine so, also, du, ich weiß es ja auch nur, weil ich so heiße. Also, Eike, das weiß ich, glaube ich, auch Männer- und Frauenname, ne? Eike? Ja, Michelle kann auch ein Männername sein. Kenne ich auch, ja. Ja, so. Und so ist das aber mit Kai da, eben auch. Da wäre ich nie drauf gekommen. So. Aber ich das gelesen habe, ich musste ein bisschen schmunzeln, dachte, okay, ja, ist halt so. Ja. Es ist halt eben so, dass es bei uns im Ort noch einen Kai gibt, der auch wie ich mit Nachnamen heiße. Und deswegen habe ich, nachdem ich da mal ein Schreiben bekommen. Ich habe da mal ein Schreiben bekommen vom Land, vom Amtsgericht mit einer Ladung. War nur, der wohnte in einer anderen Straße, aber mit derselben Hausnummer. Und die auch. Also ich wohne Hofweg 10 und der wohnte Hohlweg 10. So. Und hieß halt eben auch Kai Müller. Und seitdem ich diese Ladung bekommen habe, seitdem mache ich meinen zweiten Vornamen noch dabei. Oder zumindest mal den Anfangsbuchstaben mit einem Punkt. Weil sonst gibt es halt eben Verwechslungen. Und das möchte ich nun nicht. Ist dein Nachname natürlich auch einer, der wirklich, ich weiß nicht, das. Ja, ich meine, Müller heißt jede zweite Sau. Ja, ne? Tja, und wer, den, ja. Und wer den zweiten Namen von Kai errät, der bekommt ein Probepäckchen Toffee-Tee zugeschickt. Ja, genau. Mit 3 Aufkleber. Mit Blättchen. Nee. Mit von Blättchen, Hattie. Genau. Das müssen wir noch dazu sagen. Also ja, von Hattie, genau. Das möchte ich an der Stelle kurz sagen, großartig mit dem Rauchen. Ja, das fand ich auch gut. Ja. Habe ich von allen gehört, also ja. Ich saß in der S-Bahn, ich hab gelacht, die Leute schauen immer ein bisschen blöd, aber es ist mir sowieso wurscht. Also Kinder, wenn ihr mal ein Päckchen kriegt von Kai Müller mit einem zweiten Vornamen, nicht rauchen. Das könnt ihr trinken, das Zeug. Und das ist wirklich gut. Ja, das stimmt. Ja. Manchmal verschicke ich ja auch andere Sachen an die Hörerschaft, aber ja. Wie ist denn das, Kai, wenn ich da jetzt bestelle bei diesem Teewichtel, kann man dich da irgendwie als irgendwie annehmen, dass man sagt, das haben die nicht, oder? So ein Empfehlprogramm. Nee, haben sie nicht. Okay. Du kannst ihm ja einen Brief schreiben, dass du über den Podcast draufgekommen bist und dass er dir Proben geschickt hat und so. Das könnte ich machen, weiß, stimmt. Also ich möchte jetzt da keine Arbeit machen. Also wenn du es nicht machst, ist es ja natürlich auch so okay. Oh, aber, Arbeit mache ich mir selber. Nee, musst du aber nicht machen. Also. Ja. Nö. Ich aber denk, das ist eine gute Idee, dann schicke ich den einen von den drei Aufklebern mit. Ja, könntest du mal machen, vielleicht. Okay. Ja, machen sie mal ein bisschen. Also ich folge denen auch, die haben auch einen Instagram-Account, weiß nicht, ob das von euch jemand kennt. Den folge ich und ja, auf Twitter sind sie, glaube ich, auch, Facebook und so, ja. Da bin ich schon, ja, ich finde es einfach, ich bin auf über Instagram auf die aufmerksam geworden. Normalerweise habe ich immer bei Thekenschwendner meinen Tee bestellt, weil bei uns ist halt eben, ja, muss halt eben auch bis nach Neunkirchen, sage ich mal, fahren in Saarland, um Tee zu kaufen, weißt du. Und was ich ganz gut fand bei dem Tee Wicht hier zum Beispiel, da kannst du auch 50 Gramm Tee bestellen, ne. Bei allen anderen kannst du mindestens 100 Gramm. Und wenn du mal Tee probieren willst, also ich bestelle dann bei dem Wichtel hier mal, was weiß ich, 5, 6, 7 Sorten und das sammelt sich so dann an. Ich glaube, mittlerweile habe ich so 20, 25 Teesorten habe ich schon im Schrank stehen. Ja. Trinkst du eigentlich nur Tee? Ich trinke auch Kaffee. Aber also in der letzten Zeit trinke. Also das mit dem Tee trinken hat ja eigentlich angefangen, so wie ich Verena hier kennengelernt habe, Tee, und dann hat die gesagt, da muss man grüner Tee trinken und so, ja, grüner Tee, so ein Quatsch, weißt du. Ja, aber mittlerweile trinke ich doch öfters mal Tee. Bei Jörg kann ich mir vorstellen, er ist Handwerker. Jörg, du bist genau wie ich Handwerker, du bist Kaffeetrinker, oder? Ja, Kaffee. Hm. Ja, ich bin ja auch Handwerker, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt. Ja, aber du bist ja nicht als Handwerker unterwegs. Wenn wir jetzt zum Beispiel losfahren und fahren zum Großhandel, dann ist da eine Kanne Kaffee, da trinkst du einen Kaffee. Ja, aber ich kann mir doch genauso eine Kanne Tee mitnehmen, oder? Ja, die nimmst du dir halt mit, aber beim Großhandel steht der Kaffee. Ach so, die kriegst du dann für Omo, oder was? Ja, klar. Ich schreibe den Jörg jetzt mal rein, was für ein Handwerker ich bin. Ich glaube, das weiß der gar nicht. Der wird gleich schmunzeln. Ich dachte, du machst hier was mit Krankenwagen und so. Das ist ehrenamtlich. Ach so, ich schreib's mal in den Chat unten rein. Ja, ich schreib mal in den Chat. Teamspeak. Na, du willst jetzt auch nicht preisgeben, so. So einer bist du also. So. Jetzt sind wir alle gespannt. Und Jörg wird lachen. Das weiß ich doch. Hast du schon mal erzählt, ja. Habe ich echt schon? Ja, okay. Ja. Ich sag deswegen, mal so, deswegen musste ich musste so schmunzeln, wie du irgendwo im Podcast irgendwo erzählt hast, Thermostat einstellen. Ich sag, mein Gott, als er sagt, du machst einen hydraulischen Abgleich. Wenn ihr den Hatti mal trefft. Sag das mal einen, der das nicht weiß. Ja, ich weiß, ja. Wenn ihr den Hatti mal trefft, dann müsst ihr den berühren, das bringt Glück. An der Nase. An der Nase. Ich sehe Hatti auf dem nächsten Podcast. Jetzt kann sich ja jeder denken, was der Hatti vom Beruf ist. Ne? Hatti kommt und hat schon eine ganz dicke Knolle, weil sie ihn alle an die Nase hauen. Ja. Prostituierte. Das ist wie der Bekannte, der arbeitet bei der Post hier in Kaiserslautern. Und da ist er da auch, da sind auch mehrere Etablissements, da hat er auch morgens so, was weiß ich, 10 Uhr geklingelt, da ging oben das Fenster auf und der Mann guckte, der, was weiß ich, zuhält oder was der war, der guckte und rief dann, die Damen schlafen noch alle. Und er wollte eigentlich nur sein Päckchen abgeben. Nee, das andere mache ich ehrenamtlich. Normalerweise wäre ich da heute, aber man hat mir abgesagt. Ich brauchte mich heute nicht um Flüchtlinge kümmern, deswegen bin ich heute bei euch. Und kann mir eine in die Birne kippen. Jo, genau. Ich gehe mir mal noch ein Bier holen, wa? Jo. Mach doch mal. Wer zählt hier mit? Na, ich. Okay. Ja, ich sagte ja, nach dem dritten schmeckt's nicht mehr. Mal gespannt, wie das nächste schmeckt. Ja, wie gesagt, ab dem dritten ist Reflex. Ja, deswegen reflexe ich jetzt mal. Ja, genau. Das hat's auch noch nicht gegeben im Podcastland, oder? Was denn, dass man so viel saufen? Na, dass man sich mal einen gibt. Ja, aber warum? Ich meine, wir sind ja alle noch anständig. Ja. Noch? Wir machen doch nur das offiziell, was sowieso jeder tut, oder? Das stimmt. Ja. Ja. Bei mir ist es egal, meine Frau ist wahrscheinlich eh nachher Hacke, wenn sie ihren Asti in eine Birne haut. Ich weiß nicht, wie das mit euren Frauen ist. Die ist nicht da, ich habe sturmfreie Bude. Ich habe keine. Ja, läuft. Rosa Lucy, um die Sachen. Meine macht den Krankendienst bei den Kindern, sonst wären die auch auf einer Halloween-Party heute. Aber alles gestrichen. Das ist hart für Kinder, glaube ich. Also die haben bestimmt heute eine Träne im Auge gehabt, oder? Echt? Ja, aber sie durften heute dann einen Film schauen und wir haben das schon anderweitig dann aufgefangen. Wird das echt so extrem jetzt bei den Kids gefeiert, oder was? Ja, also ja. Ich erlebe das so als Hype. Das ist absolut, also das okay. Wird immer mehr, ist fast wichtiger wie St. Martin eigentlich mittlerweile. Hat, ne? Hat noch keiner geklingelt heute bei dir, Kai? Nein. Süßes oder Saures? Nee, bei uns auch nein. Nicht. Ah, also ich muss ja sagen, bei uns, wir sind ja hier, also mein Heimatort liegt direkt zwei Orten nebendran, ist halt eben eine großes, wie sagt man, Garnisonsstadt der US-Armee. Saarland, ja, okay. Hm. Nein, im Saarland ist keine US-Armee, weil Saarland früher französisches Territorium war. So, und deswegen ist das bei uns hier schon bekannter, schon von Ewigkeiten, dass auch bei uns die Kinder natürlich hier Trick-or-Treat, Süßes, gibt mir Süßes oder Saures oder so, weil halt eben bei uns im Ort auch viele Amerikaner gewohnt haben. Bedingt durch die Garnisonsstadt halt eben. Und deswegen aber mittlerweile, also bei uns hat heute noch keiner geklingelt. Jetzt wohnen hier aber auch nicht so viele Kinder mehr rundherum. Ja, zwei waren bei uns. Wir haben vorne und einen Hintereingang. Das war total geil. Die klingeln und so. Okay. Yeah, Süßes oder Saures? Plopp, Prost, ja. Hey. 20 Minuten später klingeln die nochmal und so, oh, wir waren hier schon mal. Kriegen wir noch was? Ich sag, wegen mir, Hauptsache das Zeug kommt weg. Oder tiefgefrorenen Spinat. Also ich glaube, was ich ganz cool finde, sind die Fernsehserien, die dann auch Halloween so ein bisschen verarbeiten. Und als allererstes kommt da Hör mal, wer da hämmert. Die Halloween-Folgen sind da einfach spitzenmäßig. Ja, ich gucke diese Klatschmaschinen-Sendung nicht. Also wo einer steht, der an so einem Panel ist und immer, wenn irgendein Joke gemacht wird, wo keiner darüber lacht, einer aufs Panel drückt. Ja, aber hör mal, wer da hämmert, wer da hämmert, ist schon Kult auch ein Stück weit. Und direkt danach gefolgt ist Roseanne. Das war schon älter, das habe ich früher geguckt. Die gibt's schon mit John Goodman. Genau, mit John Goodman und wie die anderen, die hieß, glaube ich, auch irgendwie. Die heißt Roseanne selbst, die Schauspielerin. Ja, und die machen auch diese Halloween-Folgen richtig spitze, finde ich. Richtig spitze. Und Jörg, haben sie bei euch geklingelt heute? Oder ist das bei euch nicht so? Nee, gar nichts. Bei uns ist Ruhe. Okay. Bei uns ist Ruhe. Was ich auch mal total lustig finde, Martin Singh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die gehen ja, also ich kenne das nicht, die gehen ja an zwei Tagen los, Katholiken und Evangelen. Das gab's, das gab's bei mir früher nicht. Heute, an einem Tag kommen die Katholiken, ich glaube am 10. kommen die Katholiken und am 11. kommen die Evangelen. Das kenne ich nicht, das ist hier so. Ja, das ist ja wie Weihnachts, wie Nikolaus. Also bei uns kommt der Nikolaus am 5., bei anderen kommt er am 6. Am 5.? Ja, 5. abends kommt der Nikolaus. Hä? Ja, ist das im Saarland so? Hallo? Also Martin, jetzt reicht's aber wirklich. Jetzt reiß ich mal am Riemen hier. Menschenskinder. Nein, das kenne ich nicht. Also 6., da werden die Schuhe, die Stiefel rausgestellt, dann ist das gut so. Aber die gehen ja zwei Tage los. Und vor allen Dingen, es gehen auch unsere ausländischen Mitbürger, die gehen auch los. Die sind mit Sicherheit nicht evangelisch oder katholisch, aber die kommen auch. Das ist ja egal. Ah, ich habe da kein Problem mit. Die sollen das auch haben. Klar, das ist für mich ist das Fun. Ich glaube, die wissen auch gar nicht, warum die losgehen. Die wissen nur, okay, ich gehe singen und dann kriege ich Süßes. Ja. Ja, das ist, ich meine, das hat ja mit uns überhaupt nichts zu tun, sagen wir, dieses Halloween und so. Nee, ich nehme unsere Kleine immer und dann gehen wir los und dann singe ich auch wirklich mit, ne? Also den Spaß mache ich mir. An Halloween? Was singst du denn da? Nein, hier Martin Luther singen mit dem. Martin? Ja, wir singen Martin Luther, wir singen hier den Dings, den St. Martin, Martin Luther. St. Martin, genau. Ja. Hä? Also, ja, wir singen. Moment, wir singen. Sorry. Also ich habe jetzt ein viertes Bier aufgemacht, aber irgendwie habe ich jetzt in den Faden verloren. Von was sprechen wir? Ja, also Brunnen gehen von Haus zu Haus und St. Martin singen. Bei uns singen sie, als Martin Luther ein Knabe war. Was hat denn St. Martin mit Martin Luther zu tun? Nein, wir singen den Martin Luther Song. Martin Luther Song. Ja, pass auf, den kann ich dir mal irgendwie, warte mal. Gibt's denn den Martin Luther Song. Aber Martin Luther hat doch mit St. Martin nichts zu tun. 1917 Platz 1 in Schweden. Warte mal, was mache ich jetzt? Also, jetzt bin ich total, also jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir sagen soll. Das kennst du nicht? Martin Luther singen, sagt man doch. Als Martin Luther ein Knabe war, und dann gibt's noch einen anderen Song. Ja, aber was hat denn Martin Luther mit St. Martin zu tun? Nix. Also bei uns ist dann auch immer Martin zum Zug, da geht dann dieser St. Martin, der reitet immer auf so einem Pferd los. Ja, aber das ist ja nicht der Martin Luther. Martin Luther singen heißt das bei uns. Ja, bei uns auch. Ja, das wäre aber der Reformationstag, das ist heute. Ah, Jörg, ich halte zu dir, ich bin auch Niedersachse. Meine also. Güte, wir singen das halt so und dann singen wir Martin Luther singen für Flüchtlinge jetzt gerade hier. Was ist das für ein Scheiß? Also, Martin Luther singen. Aber der St. Martin war doch ein Bischof und das Bischof ist ja so was von katholisch und Martin Luther. Ach, du musst das nicht immer so verbissen sehen. Ja, hallo? Du kannst ja nicht die ganze Geschichte umdrehen. Jetzt haben wir da am Start. Jetzt pass auf, wieder los. Im Saarland ist alles anders. So, wir singen Martin Luther, Martin singen wir. Wir singen hier vor dieser Tür und bitten um eine Gabe. Was singt ihr? Das kenne ich auch nicht. Also bei uns singen sie, als Martin Luther ein Knabe war. Ja. Wo wohnst du? Wer uns was gibt und nicht vergisst, der kriegt die goldene Krone. Martin Luther, Martin singen wir. So, das zum Beispiel. Und dann gibt's, also das ist bei uns anders wie bei euch. Das macht ja alles so sein, aber auf jeden Fall. Da gehen wir los und singen das hier und da kommen wir nach Hause und haben die Tüten voll, ne? Also das ist richtig geil. Ja, ist ja schön, dass ihr die Tüten voll habt, aber der St. Martin, der St. Martin, das ist doch was rein Katholisches. Ach, das ist Quatsch. Nee, warum sollen denn die anderen nicht mitmachen dürfen. Bob, das sage ich ja nicht. Natürlich dürfen die anderen mitmachen, aber dann bitte mit dem Gedanken an den St. Martin, den Bischof, der seinen Mantel für den Bettler geteilt hat und nicht an den Martin Luther, der irgendwelche Sachen an irgendwelche Türen nagelt. Wittenberg. Jörg, wir fahren am 10. November, fahren wir zur Kai, klingeln an der Tür und singen. Und wenn wir nichts kriegen, dann hauen wir einen Wieso am 10. November? St. Martin war immer noch am 11. November. Genau dann, wann die Fastnacht anfängt. Ah, Himmel, ja, komm nicht. 10. Der Martinstag am 11. November in Altbayern, Österreich auch Martini, ist im Kirchenjahr das Fest des heiligen Martin von Tours, das Datum des gebotenen Gedenktags im römischen Generalkalenders, ist von der Grablegung des heiligen Martin am 11. November 397 nach Christus abgeleitet. Der Martinstag ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen geprägt, darunter das Martinsgansessen, der Martinsumzug und das Martinssingen. So. So viel sagt Wikipedia. Aber, also ich habe gerade mal für die Konservenhörer mal einen Link gepostet in den Chat. Korinthenkacker, guck da mal nach, das ist nicht der Kai. Also. Pedantische bzw. kleinliche Menschen bezeichnet. Oh. Was geht denn jetzt los, Alter? Ja, jetzt geht's los, Leute. Das war aber schnell. Ja, weiter. Ich will euch nicht stören. Der Bob läutet seine Glocken. Bobs Glocken läuten. Boah, wenn die so schön klingen würden, dann würde ich jetzt jeden Morgen um 10 Glocken läuten machen. Lass mal Klaus vorbeikommen. Hör mal, da würde deine Frau öfter dran läuten. Da gebe ich gar nicht mehr zur Ruhe. Also, liebe Hörerschaft, wir sind schon beim vierten Bier. Also ich zumindest. Weiß nicht, wie der bei den anderen aussieht. Ach, du zählst? Du zählst noch, das ist auch. Nein, ich weiß, wie viel Leergut ich da stehen habe, weißt du? Ich brauche nicht zu zählen. Na gut, aber was hat jetzt der Kürbis da, damit noch? Na, ist ja wurscht jetzt. Das habe ich heute im Fernsehen gesehen. Ja, der das kommt aus Irland mit dem Kürbis. Das kommt aus Irland. Also bei uns wurden da früher immer die Rüben. Kennt ihr ja, oder? Die Rüben. Rüben, ja. Zuckerrübe. Die Runkeln. Ihr habt Rüben. Ja, die Runkeln. Bei uns heißen die Rummele. Die wurden dafür immer gebraucht. Die wurden ausgehöhlt, wie auch ein Kürbis, Gesicht reingeschnitten und so weiter. Ja, das wurde früher bei uns gemacht. Ich habe nur irgendwas Nettes gelesen, ich glaube auch auf der oder was, dass die Leute ja gar nicht mehr wissen wegen Halloween. Wie war das dann, wenn Jesus nicht auf die Erde gekommen wäre und hätte den Kürbis mit dem Schwert geteilt, dann hätten wir nichts zu feiern oder irgend sowas. Der ist auch gut, ja. Gut zusammengefasst. So, was die nächsten Monate an Feierlichkeiten angeht. Ja, der WG-Besucher 6507, das ist, glaube ich, der, wie hieß er, Horst von Twitter? Nee, wie? Norbert. Norbert von Twitter, mein Gott. Der schreibt auch, also Leute, St. Martin und Martin Luther hat nichts miteinander zu tun. Hey. Also ich sehe schon, die Hörerschaft ist da doch ein bisschen auf meiner Seite. Ich könnte zur allgemeinen Verwirrung noch Martin Luther King jetzt mit ins Gespräch bringen. Oh Gott, der Feiertag war aber auch erst letztens. letzten Monat, aber jetzt nehmen wir noch Nelson Mandela und Stephen Biko. Ja, genau. Ja. Martin Luther King war Mitte des Monats der Feiertag. Ja. Zumindest hebt allein die Erwähnung das Niveau schon mal unheimlich hoch an der Stelle. Genau. Martin Luther King, das war doch der Typ, der gesagt hat, I have a dream, ne? I had a dream, genau. Ja, I had a dream. Genau. In 1000 Rap-Songs immer gerne noch so als irgendwie ja, sogar, Füller hinten reingemischt. Ja, das sogar. Müsste der Hatti dann wissen eigentlich als DJ. Ja, genau. Oder Techno, immer, Hip-Hop, überall. Immer gerne ja. Mal noch mit ja. Rein. I had a dream, I live in silent. Ja, genau. Ja gut, ja, das war ja damals, da kann ich euch auch noch einen schönen Film empfehlen, auch Amazon Prime, Der Butler. Da geht es nämlich darum, um diese Zeit, wo die Farbigen in Amerika um die Gleichberechtigung gekämpft haben und so weiter und so fort. Hm. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. Ich hab doch nur Netflix. Ja, das tut mir aber leid. Das gibt's ja mit Sicherheit auch. Ja, musst du mal gucken. Netflix, der Butler. Guck mal, der Butler. Ja, später. Ich habe das heute hier komplett abgeklemmt. Ich habe auch der Familie verboten, irgendeinen Film zu gucken, weil ich wusste nicht, wie ich mit meiner Bandbreite hinkomme heute Abend. Was hast du denn in Leitung? Ach so. Ja, hier auf dem Dorf, keine Ahnung. Ja, von meinem Handy, die habe ich fast aufgebraucht hier. Aber ich habe das schon ein paar Mal jetzt gehört bei anderen Live-Podcasts, da der ein oder andere da abgekackt ist, weil dann irgendwo ein Film geguckt wurde, noch parallel von der Familie. Da habe ich gesagt, so, das machen wir heute mal nicht. Okay. Ja, dann mussten die. Was mich mal noch interessieren würde, wenn wir mal so Richtung Thema Podcast gehen, benutzt einer von euch ein Mischpult tatsächlich? So ein Behringer oder irgendwas? Da gibt es doch immer diese Bundle-Angebote hier, Podcast-Einstieg mit. Nee. Ich habe ein USB Großmembran-Mikrofon und ich misch da gar nichts. Ich glaube, der Bob hat so ein Teil, wo du das XLR dran steckst oder so, ne, Bob? Na, ich habe einmal das Rode NT1 als Großmembran-Mikrofon, dann habe ich Prolet. Dann habe ich so ein der Bob hört sich nicht umsonst so gut an, ne? Nein, dann habe ich diesen Kompressor, so ein Vollröhrenkompressor. Und dann geht's in den Mischpult. Und dieses Mischpult, das ist. Oh, Moment, jetzt muss ich mal gerade recken. Das ist weg. Behringer. Ja, ich glaube ja. 302 USB von Behringer. Aber Leute, ich habe ein Zoom H2. Das ist ein geiles Gerät. Also das habe ich jetzt gerade veräußert, weil das so geil war. Also ich habe mehrere Möglichkeiten. Also ich spreche gerade über ein Headset, Beyerdynamic MX2, weil ich zu faul war zum Umstecken. Ansonsten gehe ich über ein Zoom H5 rein. Was ist das denn? H5? Ist das mehr wie H2? Das ist mehr wie H2. Das ist eine Primzahl auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Ja, das ist, also das ist das kleinere als das H6. Das ist das kleinere als das H6 kann halt 4 XLR und das H5 kann halt nur 2. Aber dieses Biodynamic, wo ich jetzt gerade mit drin bin, da habe ich mir irgendwie YouTube-Videos angeguckt. Das ist super geil, das gibt für schlankes Geld. Aber das Zoom H2, ich finde das okay. Ja, besser wie der Zoom H1. Ja, und ich habe ja von dem Micha das Zoom H4 gekriegt. Das ist auch geil. Das ist sehr geil. Das hat auch super. Mehr wie H2. Du, Klaus, willst du meinen Zoom H2? Ich glaube, ich muss mir einen Zoom H6 kaufen. Ja, das brauchst du nicht. Klaus, was hast du? Nokia 3110 oder was? Was? Nokia 3110? Nee, ich habe dieses komische Zoom H1, was das ist. Ach, das kannst du auf dem Podcast nicht holen. Genau, wollte ich gerade sagen, das steht ja auf dem Index. Und im Moment, Moment nutze ich ein Headset von der sehr bekannten Firma TCM, auch Chibo genannt. Ja, aber ganz. Dafür hört sich aber gut an. Ja, ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, also das ist, also ich glaube, das ist auch irgendwie, also ich bin ja auch, also ein absoluter Feind von Auphonic. Ich höre keinen Unterschied, ganz ehrlich, ich höre null Unterschied. Also wenn du vor deiner Maschine vernünftiges Equipment hast und das, jagst das bei Auphonic hoch, da passiert nichts mehr, gar nichts, null. Ich jag trotzdem hoch. Ja, sicherlich, aber die 2 Stunden, die kostenlos sind, also ich investiere da kein Geld. Also ich muss da mal gucken. Also ich muss da nochmal mit Jörg nochmal quatschen, mit dem Streaming-Server da, dass ich hier rausstreamen kann, wie wir das machen. Da müssen wir mal quatschen, Jörg. Der Reden ist auch echt pfiffig. Aber, du weißt schon, wie es geht, oder? Ja, das weiß ich schon. Das jetzt, weil ich es gerade so frisch installiert habe, vor allen Dingen, im Moment ist das noch kein Thema, das so Die Frage stellt sich für mich, ich brauche die nicht dafür, ich muss dann halt meine Software haben, kann dann mein Fake-Account da reinstreamen und der greift auf deinen Server zu und dann funktioniert das. Ne? Also du musst mir da nicht irgendwie jetzt, du gibst mir dann wahrscheinlich so einen Zugang dafür und sagst du so zack, zack, zack. Und das muss ich mit diesem Bot machen, ne? Und dieser Bot, und dann muss ich mir halt einen Account erstellen für Teamspeak, der dann auf diesen Bot zugreift und dieser Bot kommuniziert dann mit deinem Server oder so stelle ich mir das vor. Ja, genau. Der Bot, der nimmt einfach alles, je nachdem, was du für eine Software dahinter am Laufen hast. Also wenn du es mit Mac machst, dann brauchst du halt sowas wie Soundflower zum Beispiel. Nein, dass du die Töne routen kannst halt, ne? Also mit Mac will ich podcasten, aber ich würde halt einen Laptop daneben stellen und würde mit dem Laptop mit einem zweiten Account reingehen halt. So wie jetzt hier die Landpomeranze da. Ja, und der müsste dieses Bud installiert haben. Und dann gebe ich dir die Zugangsdaten, dass du halt eben streamen kannst, ja. Das machen wir dann mal. Entweder machen wir das über Teamspeak oder telefonisch müssen wir das machen. Aber das machen wir mal in Ruhe, das kriegen wir hin. Das finde ich auf jeden Fall super. Das ist eine kleine. Ja, aber hier auf Phonik habe ich mir einmal Credits gekauft, die halten immer noch. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, aber ich höre da echt keinen Unterschied. Also wenn du ein vernünftiges Equipment hast oder so, ich meine, die bieten ja auch eine Menge an. Ich meine, Kai, ich glaube, du machst auch diese ganze Sache mit diesem Publav, Publisher oder so. Klappt auch der Feed, weißt du? Das hab ich nicht verstanden. Also das macht der Micha. Ich weiß nicht, was da war. Keine Ahnung. Ich dachte, der Micha hat halt eben Oktober mit OKT geschrieben und müsste es in Englisch schreiben, OCT. Das hat der Nachtzug rausgefunden. Aber ich dachte, du würdest den Feed schreiben. Aber Hätte ich dem Micha ganz ehrlich nicht zugetraut. Oh Gott. Na, ich muss dazu sagen, ich podcaste ja schon mit meinem Geocaching-Podcast seit 4 oder 5 Jahren. Und ich habe damals meinen ersten RSS-Feed zu Fuß geschrieben in so einem Texteditor. Ja. Und ich meine, ich habe Micha damals auch mal eine Kopie davon gegeben, wie er seinen Geocaching-Podcast gemacht hat und so. Wir haben es immer zu Fuß gemacht. Und ich kenne natürlich auch die Macken dieser RSS-Feeds. Also du musst dann wirklich schon, wie du sagst, amerikanisch oder englisch schreiben, Oktober. Genau, du darfst auch kein Ä oder kein Ü oder Ö nehmen. Ja, bei Mai darfst du kein I, sondern Y nehmen. Ja, ich hätte ganz ehrlich Micha das nicht zugetraut, dass er seinen Feed selbst schreibt. Aber auf der anderen Seite, ich könnte es gar nicht. Also mir wenn du das ein paar Jahre machst, dann kannst du das. Also ich gebe das alles in Pritlovsche Hand und dann klappt das auch. weißt du? Ja, der Patlauf-Publisher, das funktioniert ja mit Sicherheit auch oder so. Ja. Aber ich habe einfach keinen Bock, mich da reinzukriegen. Also ich sage immer, Never Change. Ja, aber so schwer ist das ja auch nicht. Nein, ja. Aber wie gesagt, also wenn ich mein RSS-Feed schreibe, das dauert 30 Sekunden, wenn ich den für meine Podcast schreibe, das ist ruckzuck gemacht. Ich schieb den einfach in FileZilla, lad das Ding einfach hoch und dann ist die Sache gegessen oder so. Das mit dem RSS, ich habe ein anderes Thema und zwar nochmal kurz zurück zu diesem Auphonic, wenn ich darf. Klar. Also ich du darfst alles, Bob. Ja, nicht nur, weil ich den Georg wirklich gerne mag, aber ich muss sagen, der Dienst an sich ist nicht einfach nur die Qualität, die Audioqualität zu verbessern. Der ganze Klatsch drumherum. Ja, pass auf. Schiebt es dir auf FTP, das schiebt es mir nach YouTube, das schiebt es mir auf meine Dropbox und den ganzen Kram. Das ist das eine. Das ist das eine. Ich hab's halt auch versucht. An die Qualität komme ich ran. Ohne Frage, ich kann das auch so, dass sich das so anhört. Du wirst keinen Unterschied hören. Ja, Auf verschiedensten Wiedergabegeräten nicht. Aber auch die Komprimierung ist geil. Wenn ich diese MP3-Datei, die ich jetzt habe, in dieser Komprimierung, also ich brauche bei demselben Ergebnis immer so zwischen 20% und 30% mehr Speicher. Hinterher, ich muss die MP3-Datei weiter aufreißen quasi. Also ich muss sie breiter machen, damit ich diese Qualität habe, die mir Auphonic gibt. Das ist einfach, die MP3-Datei kriege ich nicht in dieser Qualität, so mit dieser Bandbreite hin. Geht nicht. Mit wie viel tust du die Podcast veröffentlichen? Mit wie viel? Das ist so lange her, ich weiß es nicht. 128? So viel mache ich auch. Also sowas. Weniger mache ich nicht. Ja, aber wenn ich jetzt... Du, ohne Probleme. 64. Ja. 64. Also, echt? Das Problem, oder die Sache ist, die gesprochene Sachen reichen 64. Ist überhaupt kein Problem. 128 ist so das Minimum für Musik. Ich weiß nicht, wie Klaus das sieht oder so, wenn der was veröffentlicht oder musikmäßig, aber... Ich mache schon seit Jahren 64 und das ist alles völlig okay. Musikmäßig würde ich keine MP3 veröffentlichen. Ja, gut, okay. Das können die Leute sich selber machen. Aber ich denke, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich muss jetzt mal überlegen, was da passiert. Du machst einen riesen Heckmeck und bietest das Ding dann an. Danke. Und dann ist es so, die Leute haben einen Podcatcher auf ihrem Smartphone und haben da irgendwelche Billigkopfhörer, die dabei waren, dran und stopfen sich das Ding in die Ohren und hören das an. Meine Meinung. Hast du völlig recht. Also ja, ich meine, wer hört das denn auf irgendwelchen High-End Q5 GBL, hast du nicht gesehen, Boxen an? Ja, gut, aber mit 128 bist du ja auch noch nicht auf High-End, oder? Nein. Nee, sag aber, ich ja, brauchst du aber auch nicht. Du brauchst, also aus meiner Sicht brauchst du nicht viel mehr, weil die Leute es ja eh auf ihrem Smartphone mit diesen Kopfhörern, wenn einer wirklich ein bisschen, vielleicht gibt's den einen oder anderen, der hat tatsächlich mal einen Sennheiser oder irgendein Magen, die anderen nehmen das, was dabei ist bei dem Handtelefon und stoppen sich das in die Ohren. Die hören den Unterschied nicht, ob du da so oder so komprimierst und hast ja nicht gesehen. Natürlich ist es für einen selber immer ein Anspruch, ne, zu sagen, oh, das klingt gut, aber für draußen, nee, glaube ich nicht, das einen großen das Unterschied reicht. Macht. Also ich meine, wir machen alle Podcasts, der eine länger, der andere kürzer, wir wissen alle, was für ein Aufwand dahinter steckt oder so. Wir finanzieren uns das selber, wir kaufen uns Equipment, dass wir wenigstens eine vernünftige Aufnahme hinkriegen. Der ein oder andere kauft sich noch Credits bei Auphonic oder so, um es vielleicht dann noch ein bisschen einfacher zu machen oder die Komprimierung noch besser zu machen oder so. Und ich kann es dann auch nicht leiden, aber das hast du auch ganz selten, dass dann irgendeiner anfängt zu jaulen, dann sage ich, komm, mach's besser oder so. Oder wenn du irgendwas zu meckern hast oder so, ich meine, dann spende mir was oder so, dass ich mir das leisten kann oder so. Das ist unsere Freizeit. Wir geben einfach unser Input, wir haben da einfach Bock zu, ist unser Hobby und wir machen es so gut, wie es ist. Und wenn es euch nicht gefällt, dann hört es euch halt einfach nicht an. Und ich meine, die Podcasts, die ich höre, und ich habe 30 bis 35 in meinem Podcatcher und so, der eine ist schlechter, der andere ist besser oder so, aber ich kann sie mir alle anhören. Ja. Ja, das hat aber auch Prost. Prost erstmal, Prost. Genau, das hat aber auch mit der persönlichen, was will ich selbst erreichen? Also für mich ist es schon wichtig, ich höre mir das auf guten Boxen selber an und denke so, boah, du hörst dich gut an. So, das ist einfach, das gefällt mir. Ja, ich möchte für mich selber schon das rausholen, weil ich meine Freizeit investiere und das vor allen Dingen nicht irgendwann löschen will. Ich will das schon für die Zukunft auch behalten und deswegen habe ich Equipment. Ja, das ist ja auch ist ja auch okay. Du gehst dann weiter, zum Beispiel jetzt beim Radinger. Beim Radinger nehmen wir grundsätzlich hier im Teamspeak auf, was ja erstmal auch gar kein Fehler ist. Es reicht. Ja, ich sehe das auch so. Ja, ich sehe das auch so. Aber da kann ich halt hinterher nicht mehr viel machen mit Kompression und so. Und deswegen habe ich mir den Kompressor gekauft. Ich habe mir gedacht, gut, du willst schon mal ein bisschen komprimiertes Signal reinbringen. Und ich finde, das macht sich bezahlt. Das hört sich für mich einfach gut an. Oder ausreichend gut, ne, für mich. Ja, aber das ist der Anspruch an dich selber. Ich ja, meine, genau, an mich. Ne? Nicht irgendwie, dass ich da was für den Hörer, klar, ist es natürlich auch schön, aber das ist halt auch mein Anspruch, genau. Ja, es hängt ja auch davon ab, was du gerade machst, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich sitze gerade im Bus, ich habe so eine blöde Fahrgastbefragung, dann schmeiße ich mein Handy an und nehme das auf, da kann ich nicht auf Qualität achten, da geht es einfach nur um die Situation an sich. Ja, ja, klar. Und je nachdem, klar, wenn ich zu Hause bin, versuche ich auch einigermaßen zumindest das, was ich habe, an den Start zu bringen, dass es einigermaßen gut klingt. Es ist, glaube ich, der eigene Anspruch, wie der Bob schon sagt, der ausschlaggebend ist. Aber genau. Ja, du kannst ich halte es da wirklich auch mit dem Hatti oder mit dem Ingo. Dieses Auphonic, ich halte es wirklich für überbewertet. Und ich mache wirklich lange Zeit Musik und habe mit Hören und Anhören und Sound einiges am Hut. Ich höre es einfach nicht. Oder ich höre es nicht mehr. Das kann natürlich auch sein, weil ich habe jahrelang im Proberaum neben dem Crashbecken gestanden. Vielleicht sind die Ohren kaputt. Das kann auch sein. Aber ja, ich das ist alles. Ja. Bisschen überbewertet. Nee, also das ist so, für den normal zum Podcast hören ist die Qualität eigentlich bei vielen schon echt so auch ausreichend. Das denke ich auch. Für mich ist es einfach. Ich gehe rein, mache halt jetzt gerade mit diesem Podlove Publisher, mache ein neues, wie heißt es? Eine neue Episode, genau. New Production. Oder neue Episode auf. Ja. Bevor ich irgendwas schreibe, runter, suche mir meine Datei. So, und dann kann ich losschreiben, weil in dem Moment, wo der die Datei hochlädt, bearbeitet, zurück auf den Server schreibt, gleich mit Bildchen und allem drum und dran und in der Zeit kann ich meine Shownotes schreiben. Und das ist so perfekt, das kürzt meine Zeit, immer wenn ich es mache, also Minimum 5, wenn nicht sogar 10 Minuten ab. Das ist zeitlich ist das eine super Sache oder so. Ich meine, es gibt Podcaster, so wie der Kai oder so, der mogelt seine Podcasts einfach bei anderen Podcasts als Audiokommentar zwischen. Der braucht sich um den nicht zu kümmern, das machen andere für ihn. Ja, du, mein Speicher war halt eben voll. Ich schicke euch noch einmal ein Audiokommentar. Nein, das war total geil. Freunde, ich fand das so geil. Ohrengewitter hier. Alle haben gesagt, Mensch, Kai muss mal wieder podcasten, bla bla bla. Und Micha sagt, Alter, Kai hat einen Kommentar geschickt. Ich höre mir dann nicht so, Alter, das ist ein ganzer Podcast. Wie geil ist das denn? Ja, immer ein Zeug gelegt hier. Es gab halt eben viele Themen, zu denen ich was sagen musste oder wollte. Und dann ist ist auch mal schön, wenn man beim anderen Podcast mal einen anderen Podcast hört. Ja, ist doch schön. Aber ich habe es ja auch gleich gesagt, die neueste Folge ist bei uns. Ja, genau. Ja, steht denn die URL jetzt zum Verkauf oder nicht? Welche? Hatti hat's gesagt, oder? Die planetkai.org. Die könnt ihr gern haben. Ich habe noch planetkai.de, also ist kein Problem. Du hast ja noch den laberpodcast.de. Ja. Was wir gerade hier machen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir das veröffentlichen. Wäre jetzt ja schade, wenn wir im Nachtzug sein Bild nicht nutzen könnten. Wenn der Klaus das nicht nachbearbeitet mit Auphonic, dann sollte Klaus das auf seinem Blog veröffentlichen. Ja, da kriegt er auch die Hörer. Ja. Genau, der Klaus passt das auf seinem Blog. Das Brodeln vom Klaus, wenn er so... Das Podcast-Versuchslabor. Das passt so richtig zu Halloween heute. Deswegen muss der Klaus das veröffentlichen, glaube ich. Oh, genau. So eine kleine Hexe, ja. Ja, also auf dieses Brodeln und dieses Podcast-Versuchslabor, da freue ich mich jedes Mal drauf. Und dann natürlich noch mehr auf das, was danach kommt. Und der Hexenkessel. Ja, ja, so blubber, blubber, blubber. Oh Gott, ich habe zu viel Bier, Leute. Lass uns aufhören. Ich glaube, es reicht. Ich habe ja irgendwann noch, ich hab ja irgendwann gesagt, oh Klaus, nee, kann ich nicht mehr hören. Das war mir zu viel. Aber dann irgendwann habe ich gesagt, nee, der hat so eine angenehme Stimme, ich muss mir den anhören. Aber ja, Klaus ist eingestiegen und gesagt, oh, ich hau jetzt mal raus, zack, zack, zack. Das war mir dann irgendwann zu viel. Und habe gesagt, ich komme da nicht nach, Leute. Ja, bei mir wird's ja nur zu viel, wenn die Podcasts zu langsam laufen. Ja, ja gut, da muss man auch ein bisschen die. Ich hatte doch, das Problem war anfangs, ich hatte ja diese ganze Geschichte auf diesem Podbean-Zeug da gehostet. Ja, ich weiß, ja, ja. Und dann habe ich halt mal in der Nacht- und Nebelaktion das komplett rübergezogen, was ich da hatte. Und das hat er natürlich alles direkt in den Feed auch reingeschmissen, gell? Und dann sind die, glaub, na, ich kannte die Sachen, aber sind, dann sagt ja, da sind 8, 9 Folgen auf einen Schlag dann irgendwie im Feed, aber mein scheiße Hund drauf ist halt. Dann so. Hab ich so gedacht, so. Der Klaus, du. Lebt der auch? Atmet der überhaupt nochmal? Der ist ja nur noch am Podcasten. Ja. Ja. Aber gut, ich habe. Ja, aber es ist doch auch egal. Also ich sag mir im Moment auch, ich veröffentliche lieber eine Folge mit 7, 8 Minuten oder so, wie dass ich jetzt da noch warte. Ne, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ja. Deswegen finde ich das auch super, dass du wieder gerade wieder dabei bist und der Jörg. Jörg, schläfst du schon? Nee, ich bin noch da. Ich höre gespannt zu. Ich bin ja in letzter Zeit auch ein bisschen aktiver. Ja, gut, mein viertes Bier ist alle. Ich meine, ich habe ja auch ein einfaches Format, weil ich habe die Kinder hier, die füllen das Ding schon notfalls, ne? Ja. Dein Sohn ist super. Das ist ein Klaus, was ich mal sagen wollte, hast du mal bei Podhost geguckt? Da kriegst du doch, hast du doch immer 30 MB im Monat frei bekommen. Ja, aber wieso? Ich habe aus meiner Sicht habe ich eine schöne Lösung gefunden. Das ist ja gut, dann ist ja alles okay. Ja. Es ging ja nur darum, dieses Podbean, die bieten halt groß an mit 50 MB und die Frage war ja, die im Raum stand, war ja, sind diese 50 MB pro Monat oder ist das einmalig und wenn das Ding voll ist, dann ist Sense, dann musst du was kaufen. Das wusste ja keiner zu beantworten. Ja. Ne, der Volker hier vom Selbstgesprächler, der ist ja auch bei Podbean, der hat direkt was gekauft, bevor die Zeit da vorbei war und das wollte ich ja nur wissen. Ja. Ne? Einfach nur, um sagen zu können, wenn jetzt einer fragt, runtert bei Podbean mit den 50 MB, kann man sagen, wenn du nur für 50 MB was aufnehmen willst, danach ist Schluss, dann nimm mit. Ansonsten musst du zahlen, ne? Also du kriegst nicht jeden Monat 50 MB neu. Nee, genau, das wollte ich wissen. Ja, das war ist die Frage. Ähnlich wie bei SoundCloud. Ja, da ist genau, da ist bei 50 MB ist dann Schluss und dann musst du kaufen und dann hast du irgendwie monatlich so ein Kontingent. Ja. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jeder so, wie er mag und ja, an dieses Podlove'sche Zeug habe ich schon ein paar Mal gesagt, da traue ich mich irgendwie nicht ran, das ist mir dann auch zu viel. Ich arbeite mit Computern den lieben langen Tag, ne? Wenn du das machen möchtest, wenn du deinen Podcast selbst hosten möchtest, also ich helfe dir da gerne dabei. Also ich meine, bin jetzt auch kein Fachmann, aber ich habe auch den einen oder anderen Podcast jetzt ja schon damit gemacht. Ja, und wie gesagt, helft er dir gerne dabei. Also das ist nett, ja. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Ja, mach mal, wie du denkst. Und das läuft ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich in meinem Podcast-Catcher kein Bild von dir habe. Also, das stört mich auch. Und ich weiß sogar, woran das liegt. Ja, woran? das ist nämlich daran, diese frei verfügbaren Themen, diese Grafik, Design-Themen, die du wählen kannst bei WordPress, die Designs haben unterschiedliche RSS-Feed-Versionen und es gibt von 1.0 bis 3.2, glaube ich, gelesen zu haben und das Thema, was ich habe, dieses dunkle, dieses Piano blub blub blub heißt das Ding, das ist leider so, das hat im Bauch halt dieses 1.0 oder was und das schickt kein Bild mit. So. Aber jetzt nochmal von, ich habe doch das Podcast Versuchslabor hier. Ja. Ja. Da habe ich dieses gelbe Bild mit diesem. Du hast es aber über iTunes, oder? Ich habe es jetzt ganz normal gesucht bei meinem Podcatcher. Wie heißt der? Kommt als nächstes jetzt. Downcast, ja. Ja. ganz normal gesucht unter Plus und dann suchen. Und da ist das Bild drin. Und da ist so ein gelbes Bild mit diesen, ja, das Versuchslabor halt. Diese. Ja, aber wenn du den RSS-Feed so aufrufst von der Homepage, ist das Bild auch nicht drin. Also ich habe es in meinem G-Podder, habe ich es auch nicht. In meinem eigenen. Ich habe ja Pocket Casts. Ja, da ist auch nicht drin. Das ist schon schlecht. Ja. Wieso? Pocket Cast ist so ein geiler Podcast-Catcher. Ja. Also, das stimmt. Das der beste ever. Vor allem, du kannst Klaus, weißt du, wie du das Problem lösen kannst? Du hast keinen Mac, du hast einen PC, ne? Ich habe ganz genau habe ich einen Lenovo T60. Ist ja egal, kannst du da iTunes drauf starten? Nein, kann ich nicht, weil ich habe ein Ubuntu. Das ist ganz doof. Ich habe ein Ubuntu drauf laufen und ich kriege da nicht hin. Ach, Linux, probiert. Das ist ja diese Kinderkrankheit, ja. Ja, das ist das Einzige, wo... Linux weil, ist geil. Ja, aber wenn du iTunes hast, dann kannst du, wenn du dir in iTunes oder die MP3 da reinlädst oder was auch immer für ein Format du nimmst und rechte Maustaste machst Informationen, dann kannst du ein Coverbild hochladen und dann hast du das überall drinne. Überall. Ja, aber auf iTunes ist das Bild wohl offensichtlich drauf, habe ich gesehen. Bei iTunes ist das Bild drauf, weil du es im RSS-Feed mal irgendwo verlinkt hast, du hast es irgendwo abgelegt. Aber du kannst ja halt für jeden MP3, den du auf deinem Rechner hast, kannst du dir ein Bild reinladen. Ich mache das mal mit iTunes. Ich lade mir das in iTunes rein. Ja, das mag mit dem Padlove Publisher automatisch funktionieren, aber das geht. Ja, okay. Könnte ich ja notfalls mal einmal machen, dass ich irgendwo mal, wenn ich einen Windows-Rechner zu Besuch habe, könnte ich ja mal ausprobieren. Ich habe einen online. Ah, der Bob. Ja, was musst du da jetzt online machen? Ja, das ist schon geil, man kann sich damit helfen einfach. Das ist einfach ich geil. Weiß, ja. Was musst du da machen? Was meinst du mich jetzt? Na, hier mit dem Windows-Rechner. Was hast du da gesagt? Was iTunes, muss er da machen wegen Bild? Wenn ich einen Windows-Rechner habe, dann könnte ich mich auf iTunes mal rumtreiben. Du machst einmal Doppelklick, also dass die MP3 in iTunes aufgemacht wird und dann gehst du mit der rechten Maustaste da drauf hast und dann kannst du auf Informationen gehen und da gibt es dann einen Punkt Coverbild und da kannst du einfach Coverbild anklicken. Du meinst es taggen oder was? Ja, das geht aber. Dann hast da gibt es ja auch ein anderes Programm. Ich habe da den MP3-Tag. Musst du mal gucken, ob es den vielleicht auch geht das auch mit, ja klar. Aber ich mache halt alles über iTunes. Ja, vielleicht gibt es diesen MP3-Tag ja auch für Linux. Ja, das muss ich dann pro Folge machen, oder was? Jedes Mal. Ja, dummerweise, ja. Ja, okay. Ja gut, Sinn und Zweck der Übung wäre natürlich, dass er das generell mit hochlädt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Bild ist toll, das ist schön, das hat mir ja der Micha gemacht von Ja, der Tracks. Kann nämlich was, also ja. der kann nicht nur RSS-Feeds, der kann auch super geil mit WordPress und mit Grafik umgehen. Also der kann das wirklich. Also der hat mir auch für mein nicht zu fassen, was der alles kann. Guck mal, hier gibt's für ubuntuuser.de ein Easy Tech Programm. Easy Tech. Ah. Okay. Vielleicht kann sie das sein. Aber trotzdem wird das Bild bei mir dann nicht erscheinen. Nur erst, wenn ich die Folge anspiele. Nee. Aber vielleicht mache ich auch Aufkleber, dann kannst du das auf das iPhone draufkleben. Genau. Das ist geil. Das ist eine Idee. Leck mich, das funktioniert Alter. Sogar, wenn der Akku alle ist. Genau. Ja, wer wäre denn jetzt auf so eine Idee gekommen, oder? Ja, das liegt am Getränk. Krach. Ja. Sehr gut, dass wir uns heute Abend getroffen haben. Ja, nimm ein vernünftiges Betriebssystem wie Jörg und ich, dann läuft das. Ja, Linux oder Windows, genau. Was wäre jetzt das Vernünftige? Ihr habt Mac oder was, ne? Ja. Wobei ich gerade schimpfen muss, ich weiß nicht, Jörg, hast du schon das neue Betriebssystem drauf auf dem Mac? Nein, ich warte mit sowas immer ein, zwei Monate. Ich hätte es diesmal auch tun sollen. Ich habe mir... Soundflower funktioniert noch nicht mit El Capitan. Ach, braucht man alles nicht. Doch. Klaus, der Hatti und der Bobson Bob, die sind öfters im goldenen M. Im goldenen M? Ja, hast du gerade gesagt, wir sind dick? Nee, ich habe gesagt. Hast du mich gerade dick genannt? Nein, das würde ich mich niemals erlauben. Ich habe gesagt, dass ihr öfters im goldenen M seid, da gibt es auch Kaffee. Wo ist das denn, Golden M? Gasthaus so Goldene Möwe. Genau. Ja, dieses eingegrabene Kamel, oder? Ja, oder das. Ja, oh, ja, ich muss klar, so ein Mac, also wenn mir einer einen vorbeischickt, bin ich dabei, ne? Ja, das, ja. Ist ein Grundsatz, das ist eine Grundsatzdiskussion, die braucht man auch, glaube ich, nicht führen. Nee. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Nee, das oder ist so. Wie mit Windows, Mac und Linux. Ne? Der eine mag halt eben das goldene M, der andere mag lieber den König. Ich hatte jetzt einen von unseren Hörern, der gesagt, weil ich gesagt habe, dass wir das mit dem Stream noch nicht hinkriegen. Gut, wenn ich das mit New York jetzt demnächst hinkriege, dann wäre das super. Der wollte TeamSpeak installieren, der kriegt TeamSpeak auf Linux nicht hin. Aber scheinbar geht's ja, wie ich es gerade höre. Der Klaus hat's ja hinbekommen. Also TeamSpeak ist doch wohl gar kein Problem auf Linux. Er sagt, er kriegt es nicht installiert. Na, es ist schon ein bisschen tricky, finde ich. Ah, okay. Echt? Also ja. Wenn das tricky ist, dann bin ich aber hier der Linux-Spezialist. Ja, das bist du sowieso. Du, ja, aber nur keiner macht bei der Installation von Linux solche Rundenzeiten wie der Planet Guy. Also das ist klar. Das Teamspeak installieren ist ja kein Problem. Ja, du musst immer davon ausgehen, für viele Leute hört es schon da auf, wo sie den Terminal aufmachen müssen. Na, du brauchst kein Terminal. Ich kann da nämlich auch nicht mit Terminal, sorry, aber ja, okay. Du brauchst kein Terminal. Also die Installation, über die ich jetzt gerade hier mit euch verbunden bin, die läuft über ein Terminal. Wenn ich den zumache, ist das TeamSpeak zu. Gibt ja bestimmt einen anderen Weg, ist klar, ja, ja. Immer. Es aber, gibt, aber du, das war du der gehst schnellste. Einfach auf TeamSpeak hier, warte mal, Moment, das ist mein Messer, mein TeamSpeak. So, suche ich jetzt mal. So, teamspeak.de, so, Download. So, und ja. Dann hast du da TeamSpeak für Windows, TeamSpeak für Linux. 32-Bit, 64-Bit. Ja, der 32-Bit habe ich runtergeladen gestern. Ja, so, und dann installierst du das. Jo, habe ich gemacht. Ja, da brauchst und du aber kein Terminal. Doch. Nee. weil du die zum Starten. Zum Starten, weil du die Skriptdatei musst aus dem Terminal starten. Das steht auch in dem. Nein! Ja, ich krieg's aber anders nicht an den Start, Kai. Ich hab's ja gestern ausprobiert. Du brauchst ja nur in deine Sidebar, sag ich mal, wo du deine Programme abgelegt hast, ein neuen Ding hinzumachen. Dann lasst du dir dieses TeamSpeak-Logo runter, verbindest das da und startest von da. Du brauchst kein Terminal. Ich hab das sogar in der Sidebar, aber er startet es mir nicht. Aber das ist ja jetzt hast auch du das verkehrt gemacht. Ja, genau. Aber ist wurscht, es funktioniert ja. Mir ist ja egal. Und also ich bin ja ein Freak. Was Linux betrifft, ein totaler Dummy. Aber das habe ich hinbekommen. Ja, siehst du mal. Ja, nee, aber wie gesagt, ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht. Ja, das liegt am Bundesland bestimmt. Das ist. Saarländer können alles. Ich müsste mich da jetzt hinsetzen und mir das nochmal genau, aber wie gesagt, wir haben das ja gestern spontan entschlossen, was wir hier heute gerade machen. Und dann ja, das war halt, ja so eine Hauruck-Aktion. Genau, hau ruckzack, Hauptsache das Ding läuft für heute Abend. Wir müssen, glaube ich, aufhören. Ich kriege die Zunge nicht mehr rund. Leute, das ist echt schlimm. Ja. Ja, wieso? Reicht doch auch, oder? Ja, also sowieso. Wir machen jetzt dann noch die Viertelstunde voll, dann sind wir bei 3 Stunden, dann reicht es aber auch nicht. Weil 3 Stunden kriegst du ja sowieso nicht über iTunes, über iPhone nicht geladen. Scheiße. Ja, nicht für umsonst. Na, ich habe aber auch nicht mehr so viel Credits, aber der Bob hat, glaube ich, noch jede Menge. Das machen wir doch sowieso nicht, haben wir doch gesagt. Ach so, okay, gut. Aber für eine spontane Aktion finde ich das echt eine super Aktion, was wir hier gerade leisten. Ja, das ist schon echt geil. Ich hab nämlich nur noch 2,5 Stunden auf dem Planet Kai-Account. Ja. Das reicht für die Aufnahme nicht. Oder wir müssen zensieren. Ja, wir laden das einfach auf YouTube hoch und dann machen wir so. YouTube? Ach, und wir sind hier die Kamera. Nee, ohne Bild. Ohne Bild, gut. Doch, da können wir das Bild posten, was da irgendjemand als DM geschickt hat vorhin, da als Direktmessage. Ja, wir können ja das nehmen vom Nachtzug, das Bild. Wo ist hey, das? Nein. Was für ein Bild? Das hat Raiden geschickt in unsere Gruppe. Ich dachte, das könnte den Klaus auch interessieren. Welches Bild? Ja, nee, da bist du jetzt außen vor, Hatti. Ups, es hieß, es geht schon los. ich habe ihm die Erfinderin des Partydrinks. Kalte Pflaume. Ja. Kalte Muschi kenne ich, ja. Genau. Aber zumindest da gehen sie nicht drauf ein auf kalte Muschi, das wollen sie nicht hören, ne? Das ist klar. Nee, der Lucy ist auch warm ganz schön. Wir haben am Anfang überlegt, was wir für ein FSK haben. 16, 18 oder 12? Ja, nee, ich weiß 21. Ja, 21? Ja. Okay. Na, vor allen Dingen muss derjenige, der den Podcast jetzt hier veröffentlicht, der muss den Explicit-Button drücken. What for? Ja, ja. Wieso? War doch nicht schlimm. Also... Du warst von Anfang an nicht dabei, oder? Oh, Schulz. Ich war von Anfang an dabei. Hör mal, Bob, es wird hier nicht gegerbst. Nein, habe ich ja nicht. Was für ein Zeug? Gegerbst. Was? Gegerbst. Was ist gegerbst? Ja, wer fragt man denn, Bob? Du nee, kannst du... hier kraspeln und kruscheln in deinem Gebäck oder so, oder hier Salzstangen oder so, aber gegerbst wird hier nicht. Das heißt rülpsen. Ja, bei uns auch im Saarland, da heißt das auch Hülsen, aber beim Bob heißt das gegörbst. Ja, der wohnt in Niedersachsen, hallo? Nein, der Rico hat gesagt, wenn ich görbse, dann hört er meinen Podcast nicht mehr. Ja, der wohnt in der Schweiz. Rico wohnt in der Schweiz. Ey, hat die Pflaume sich da abgelegt, mein lieber Schlieber. Die kriegt doch kalt. Die kriegt doch kalt. Das ist das Bild, warte. Gibt es jetzt einen Link? Da gefriert doch was aneinander. Warte, ich versuch's mal. Ja, versuch mal. So. Das geht? Ich weiß nicht. Ja. Nee, geht. Sorry, Seite existiert nicht. Was? Bei mir sieht man das. Was? Ja, bei dir. Du hast ja auch ein Apple. Wie, das geht nicht? Den könnt ihr jetzt nicht sehen im Chat? Na, ich kann es sehen in dem anderen Chat, aber ja. Nee, in dem Dings nicht? Nee, die können das nicht sehen. Ach, schade. Die Grafik bla bla bla kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält. Naja, das ist ja auch eine schöne Umschreibung. Das tut sie eindeutig. Sorry, diese Seite existiert nicht. Ich sag nur unten rum Punkt Fail. Jetzt versuchen wir mal mit. Das Moment, müsst ihr jetzt machen. Hier, jetzt könnt ihr eine Dropbox laden oder irgendwie so. Ein Screenshot machen und. Ja, ich druck's aus und schick's. Nein. Wir machen Aufkleber davon. Ja, Aufkleber. Klaus schickt Aufkleber. Machen. Der macht Retro. Klaus schickt Aufkleber fürs iPhone. Ja. Ach du lieb, was ist das denn für ein Screen Protectors. Ich schick den Link nochmal hier, aber ich glaube nicht, dass der funktioniert. Der ist Ach, viel zu du mein geil. Liebster, was hast du denn gemacht? Ja, ja. Doch, der geht. Der geht, naja, also. Bitteschön. Ein schöner Engel. Ja, oh Gott, was ist das denn für ein Link? Alter? Ja, klick im Chat. Drauf. Achtung, Sie sind dabei, einen externen Link zu öffnen von Klaus Backhaus. Der Mensch ist ganz komisch, steht. das ist normaler Stand bei mir auch. Ach, das schreibt die NSA immer. Die lügen. Boah, was ist das denn? Die hatte nur noch Schuhe an. Ja. Hat die sich den Popo verbrannt? Ich weiß auch nicht, die war, glaube ich, so lange auf der Sonnenbank. Die war erst in der Sonne und dann im Schnee. Oder liegt das an dem weißen Schnee, dass das alles so rot glänzt? Ja, aber ist ja bald Weihnachten, ist doch schön. Ja. Ja, und Episoden fehlt aber auch schon. Nee, besser nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen, Episodentitel ist klar, oder? Kalte Pflaume oder wie weiß ich das? Ja, genau. Lieber Nachtzug, lass dir mal ein FSK 16 Bild einfallen für kalte Pflaume. Okay, jetzt haben wir also doch einen Explizit-Button. Ja, den Musiknamen, sorry, aber. Das kann ich nicht veröffentlichen, weil ich laufe in Apple unter Comedy. Ja, das geht. Das passt doch 100%. Wieso? Die ist ganz normal in Schnee gefallen. Da kann man doch über lachen. Ja, also kann dann nie davor, dass die gestolpert ist. Oder Video drehen. So Titanic-mäßig gegen Eisberg gelaufen. Ja, und Elefanten genau. Haben auch keine Badehose. Ja. Ja, ich wusste da nichts Besseres einzustellen. Was willst du da denn auswählen? Ich kann nur dich ja ausgewählt hab. Wir hatten letztens gepodcastet, da habe ich auch so umgestellt. Wieso, seit wann ist denn euer Geocaching-Podcast Drum and Bass? Was für ein Scheiß. Passiert schon mal. Aber Comedy ist auch richtig. Ja, denke ich auch. Sag mal, Klaus, du atmest so schwer. Alles gut bei dir? Er kriegt keine Luft mehr. Ja, nee, passt schon. Da heißen Fotos machen den ganz fertig. Nee, ich bin ein bisschen verschnupft und ich glaube, das Erkältungsmittel lässt hier ein bisschen nach. Grad. Oh ja. Ja, das ist ja immer so. Ja, da musst du wieder ein Bier aufmachen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Nee, warmes Bier. Ich glaube, ich muss auch mit dem Schnaps gleich mal noch überlegen, dann soll ja helfen. Ja, schön durch die Nase. Super. Sag mal, kannst du da auch da beim Podcast einstellen, beim Podlauf? Wie, ob das durch die Nase oder durch den Mund oder was? Nee, hier, so was dein besoffen, Podcast besoffen, leicht gehört. Besoffen, ganz besoffen? Oh. Media License Directory. Ah, hier Directory. Unter Podcast Setting Directory habe ich stehen bei iTunes Categories Games and Hobbies, Society and Culture, Philosophie, Technology Podcasting, genau. Bei Landfunker jetzt da. Okay. Ja, und Planet Kai, was habe ich denn da stehen? Ich muss mich anmelden. Lustig. Ja. Ha, Saarland. Ha, ha, ha. Directory. Da habe ich stehen Society and Culture, Personal Journals und Games and Hobbies, Hobbies und Technology Podcasting. Ja, passt ja. Oh, passt schon. Ja, großartiger Abend. Ihr trinkt ja, mit Freunden. Das war ganz toll. Ja, schöne, denke ich mal, das könnte man öfters machen, mal, oder? So. Ja, sicherlich. So ein Rest und wer sich ist da ein. Drin. Und schön. Was? Ja. Was so hast Rest du noch? Hab ich noch? So einen Rest habe ich noch drin. Ah, ja, jetzt, cool. Ja, kann ich noch. Aber wer das nächste Mal mitmachen möchte, ja. Klar. Ja, immer her damit. Meldet euch an, sagt kurz Bescheid, irgendwie via Twitter an einen von uns hier oder ja. Keine Ahnung, nur dass wir nicht überrascht sind, dass nachher hier, was weiß ich, 10, 15 Leute sind. Nee, das wird, glaube ich, zu viel. Ja, also mehr, genau. wie 5 oder so sollten wir, glaube ich, nicht werden. Nee, wenn oder? Jetzt noch einer dazu käme oder 2, okay. Ja. Ja, so irgendwie, genau. Genau. Der Planet Bob Labor. Das Planet Bob Labor. Genau. Nee, wäre schon schön. Ja. Und überhaupt, ich fand, Themen gehen uns nicht aus irgendwie, ne? Nee, man hat ja immer was zu erzählen, nicht? Ja gut, aber der Vorteil war jetzt wirklich, dass wir fast alle ein Jahrgang sind, ne? Ja gut, aber trotzdem ist... Ja, kurz wegen den Filmen dann, ne? Da haben wir das ja, war lustig, das ist schön. Ja. Da haben wir uns eine Zeit, und da kommt man auch mal auf Sachen, ja, erinnert man sich gerne dran. Ja. Zu alten Sachen. Ich weiß noch, damals hat bei uns einer im Haus gewohnt. Also so, was, wenn ich jetzt an Musik denke, da hat er von OMD dieses Made of Orleans gehört, ne? Mhm. Und ja. Der hatte allen möglichen Scheiß zusammengeklemmt einfach. Der hat auf so einer Heimorgel gespielt, die hat er mit dran gehabt, hatte Boxen überall, hatte noch ein Autoradio und hat das da abgespielt. Und das war ein Hammer-Sound damals. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Dieses zusammengebastelte Zeugs. Ja. Und das hörte sich so hammermäßig an. Und wenn ich an wenn ich dann diese alten Songs höre, zum Beispiel OMD jetzt gerade speziell, da muss ich immer an den Typen denken. Weil der sich das so geil fertig gebaut hat da, mit eigentlich kleinen Mitteln. Aber so war das früher. Wir haben einfach nicht viel gehabt, sage ich mal so. Ja. Du konntest ja nicht hier, was weiß ich, eine Anlage für 1000 Mark kaufen. Man hat halt das gemacht, was man hatte. Und das hörte sich auch geil an. Ne? Irgendwie war es trotzdem schön. Ne? Wir hatten kein Dolby Surround. Sowas gab's nicht. Ja, nein, ich meine jetzt nicht Dolby Surround. Ich meine jetzt einfach eine geile Anlage. Konntest du die zwar kaufen, aber da hatte doch keiner Geld für. Nein. Wir haben früher Sachen gekauft, wie hieße Pioneer, irgendwas, so ein Gedönse. Das hat gereicht. Das kam bei mir später. Bei uns haben wir eine Sharp. Von Sharp. Ja, haben Sharp, wir genau. Haben wir so eine Dings, so eine Komplettanlage, haben sich meine Eltern gekauft für über, was weiß ich, 1000 Mark. Das war ja Wahnsinn, Wahnsinn. Dann, du hast doch so ein Rack gehabt, das hatte so 19 Zoll. Das Ding war 15 Zentimeter hoch, da war ein Kassettenlaufwerk drin, ein Radiotuner und oben war der Plattenspieler. Und da kam die Mucke raus. Ja. Das war so. Ja. Und Sharp, das war ja damals so die günstigere Variante, sage ich jetzt mal. Genau. Und jetzt hört unsere Kleine oben immer noch mit dem Verstärker Musik, ne? Die steckt jetzt halt hinten ihren MP3-Player rein, ne? Läuft immer noch das Ding. Das ist schon irgendwie, das war eine heiße Zeit damals. Also so Anfang der 80er, wir haben auch Spaß gehabt, wirklich. Also. Aber ich glaube, das werden auch unsere Kinder sagen, 2000er oder 2015, das war eine geile Zeit. So wie wir sagen, 80er Jahre, das war eine geile Zeit. Ja, ich meine, genau. ich habe letztens, hatte ich ja im Podcast mit Micha darüber gesprochen, diese ganzen Facebook-Geschichten oder so. Ich bin da auf den Zug mit aufgesprungen, habe dann die 80er Jahre Titel damit gepostet oder so, deine Hits aus den 80ern. Mhm. Da sitzt du dann da am Rechner und sagst so, Alter, war das geil. Meine Fresse oder so. Heute gehen unsere Kiddies in eine Disco, tanzen zu irgendwelchen Dingern aus den 80ern, weil da irgend so eine Bum-Bum-Muck untergebaut wird. Die geile Platte, schon mal gehört. Ich sage, ja, vor 30 Jahren habe ich die auch schon mal gehört, ja. Das glauben die dir manchmal nicht. Nur aber da war sie noch schön. Ja, naja. Ja, ja. Ja, die Melodie das, halt im Vordergrund, nicht das. Ja, Grund. Das, also 80er, ja, das war schon ziemlich geil. Also, das kommt auch nicht wieder, glaube ich. Nee. Das kann ja nicht. 70er kommen ja auch nicht wieder. Das ist total lustig. Ich war ja gestern, habe ja dieses Perlenbacher Bier getrunken beim Nachbarn und so. Und der ist ein bisschen älter als ich. Der wird nächstes Jahr, oh Gott, wie alt wird denn der? 50. Und ich bin mit der Musik aus den 60ern und 70ern groß geworden. Also ich kenne solche Sachen halt auch aus den 60ern und 70ern. Da waren auch schon ganz schicke Dinger bei, wo ich sage so, boah, das war halt noch so für die Musiker jetzt, für Jörg oder für Klaus, das war noch handmade. Da wurde halt noch gespielt mit der Hand. Genau. Ja. Also meine Kinder bescheinigen mir jedes Mal, dass ich keine Ahnung von Musik habe. Ja, weil er nicht so tanzen und singen kannst wie Rihanna oder was? Ja, weil ich halt anders tanze, ne? Ich brauche immer viel Platz. Ja, früher hat man halt das andere Generation Beat getanzt. Ja, ist anders. Ja. Ja, und so ein anständiger Backflip, der braucht natürlich Platz, ist doch klar. Ja, ich brauche schon eine Kirche und einen Gang außen durch, ne, bis zum Pastor, wenn ich da meinen Flickflack mache. Ich wollte also Flickflack kannst du, ne, das ist ja Pflicht, ne, bei dir, Klaus. Ja. Das kriegst du hin, ne. Wird immer schwieriger, ne. Purzelbaum, ja. Purzelbaum klappt, super. Der Purzelbaum. Ja, der ist schön. Das möchte ich sehen. Den kann ich auch, einen Purzelbaum, doch, den kann ich. Raiden auch, habe ich gesehen. Den kann ich auch ja, von Bierbänken. Ja, aber bei Raiden runter. Ist es ja so, dass der es ja überall eine Zecke holt. Der kann auch nie gestützt, genau. Ja. Der Raiden hat sich beim Purzelbaum eine Zecke geholt? Nee, ja. Beim Liegestütz. Liegestütz macht man nicht. Im Wald gemacht oder wo? Nee, bei mir auf Bobs Wiese. Auf Bobs Liebeswiese. Bobs Wiese. Bobs Wiese, genau. Ich überlege, ob ich nächstes Jahr das wieder mache mit diesem Sommerfest. Das war eigentlich richtig geil. Das war geil, aber ich glaube, da muss ich mir nächsten Urlaub holen. Da komme ich auf jeden Fall auch hier. Bleibst eine Woche hier, Mann. Oder das, genau, ja. Wo wohnst du genau? Wo ist das? Bei Saarland. Saarland. Nein, nicht du, der andere. Ich bei Bielefeld. Bei Bielefeld. Also in, Lemgo. Ach ja, gut, ja, Lemgo, ja, weil Bielefeld gibt's ja nicht. Ich wusste, dass das kommt. Ja, es ist ja so. Ich musste ja kommen. Nein, aber ich habe ja gehört. Ich habe ja gehört, Rinteln, so, das kenne ich ja alles. Ja, Rinteln ist von hier 20 Minuten, Viertelstunde. Ja, schön. Schöner Abend euch, wirklich. Mir hat es gut gefallen. Mir auch. Können wir nochmal machen. Ja. Jetzt müsste ich bloß noch wissen, wo ich gleich die Datei hinladen soll. Ja, aber das können wir dann offline besprechen. Das können wir offline besprechen, genau. Ja, ich denke mal, wir beenden jetzt hier die Aufnahme. Ja. Bedanken uns. Man muss sagen, die Troller noch rausschmeißen. Der Live-Hörerschaft und bei allen, die das jetzt danach im Nachhinein hören, wo auch immer. Und wann auch immer. Und wann auch immer, genau, ja. Ja. Okay. Servus. Jo. Tschüss. Oh, Leute. Tschüss. Dankeschön. Aber eins trinke ich noch jetzt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich kann es aber glauben. Ja, ciao. So, Aufnahme beenden.